das war vor Jahren Episode 5 in der ersten Staffel. Wow, jetzt sind wir schon ganz schön weit. Wie viele Episoden hat die Staffel überhaupt? Wie jede gute Serie 10. Ach, ich dachte 24, so wie in den guten alten Zeiten. Nur wenn wir es in Echtzeit aufnehmen. Ah ja, okay. Ah ja, sehr gut. Also gut, dann sagen wir jetzt 10 Folgen, dann machen wir ein Jahr Pause und dann kommt die zweite Staffel, wie sich das so gehört. Dann kommt das US-Remake erstmal. Oh ja, sehr gut. Wir sind immer noch bei unserer Jahresrückschau 2016 und da jetzt für euch 7 Wochen zwischen den beiden Episoden liegen, für uns aber nur 7 Minuten, gibt es eigentlich gar nichts, was wir so noch vorherschicken können, oder? Nee, ich habe mir nur überlegt gerade, wer uns im US-Remake sprechen würde. Und jetzt erst spontan habe ich gedacht, wo es bei deiner Frisur gar nicht so wirklich passt, es gibt ja diesen Film Der König und ich, The King and I. Mit Jule Brynner. Ja, ich glaube, der lebt seit ca. 30 Jahren. Schade, weil dann wärst du ja der König. Also der König. Du? Ja. Ich weiß nicht, wer war I. Das war gleich eine Frau. Das war die Frau, das war die westliche Lehrerin, die er quasi nach, was war es, Siam? Ja, Siam. Was schön. Ist denn Siam? Ist das Thailand? Ich wollte gerade sagen, aber Thailand ist viel langsamer. Geht schon wieder los mit dem Appendix. Schon, das ist kein Thailand. Nee, genau. Ich sage lieber nichts, weil sonst darf ich niemals bei Gefragt gejagt mitmachen, wenn ich weiterhin mir so Fauxpas leiste. Genau, und die soll ja dann seinen Sohn unterrichten, damit er quasi so aus dieser elitären Denke rauskommt, dass Frauen nur Dienstpersonal sind. Also ein Film, den man heute überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, die Serie, weil jetzt, wo die Frauen komplett gleichberechtigt sind, teilweise sogar wesentlich mehr verdienen als Männer, ist das ja, also es ist schon sehr in seiner Zeit verwurzelt, würde ich sagen. Okay, also wir haben für dich, der tote Jule Brynner spricht dich, ja. Aber wer spricht mich? Ehrlich gesagt, hätte ich eher an sowas wie True Detective gedacht, also dass uns McConaughey und Woody Harrelson sprechen. Oder wer ist wer? Ach, naja. Schwierig. Ja, da wäre ich ja lieber wieder der gelbe König, der ja auch eine Rolle spielt in der Serie, also in der ersten Staffel. Ja, aber dann machen wir uns Gedanken. Oder ihr macht euch vielleicht Gedanken. Genau. Schreibt einfach an chefrocker@motorhorse.de oder auf unsere Facebook-Seite. Nee, wir haben überhaupt keine Facebook-Seite für den Podcast, aber es gibt eine Facebook-Seite für motorhorse.de. Es gibt unsere privaten Webseiten, Christian Krach bzw. Horst E-Motor, die aber auch nicht so privat sind, sondern wir sind so offen, wir sind immer für Feedback zu haben. Und wir haben auch noch geile Twitter-Accounts. Mein Handle ist @motorhorst und Christian hat einen Poplog-Account. Taz Poplog, ist leicht zu finden. Poplog und dann. Ja, googeln ist natürlich auch eine Möglichkeit, falls ihr davon schon mal gehört habt, dann findet ihr auf jeden Fall den Weg zu uns. Also schreibt uns, wer uns im US-Remake von Das war vor Jahren sprechen soll. Braucht natürlich auch einen guten Titel. Genau. Kann nicht einfach 1:1 übersetzt werden, sondern sollte natürlich auch ein Songzitat. Ja. Also ich hätte jetzt gesagt, Once Upon a Time, aber... Ja, in the South. Ja. Was ja dann wieder gut zu dem True Detective Mode fassen würde. Wir wollen unsere Songs des Jahres 2016 noch vorstellen. Genau, weil wir in der letzten Folge haben wir unsere Alben des Jahres vorgestellt. Vielleicht hier nochmal kurz rekapitulieren. Bei mir war auch Platz 1 das Isolation Berlin Debütalbum und bei dir war... Bei mir war es von Messer Jalousie. Ich habe jetzt gedacht, wir fangen bei Platz 50 nochmal an. Genau. Ja. Und jetzt bieten wir euch unsere Songs an und wie ich in der letzten Folge schon andeutete, habe ich hier noch eine Shortlist mit 28 Songs drauf und ich habe auch nur die ersten 8 bzw. 9 mit Zahlen versehen. Okay, und dann hast du jetzt 19 Platz 10? Ja, ich suche mir da jetzt noch einen Song raus und setze den auf Platz 10. Okay, dann fange ich jetzt mal mit meinem Platz 10 an. Und zwar ist das vielleicht zur Überraschung vieler oder überhaupt der normalen Meinung ein Coversong, weil normalerweise sind ja Coversongs eigentlich nicht wert, dass man die groß wertschätzt. Aber auf Platz 10 ist bei mir die Beatsteaks mit Dirk von Lotso von Tokotronic mit ihrem Stereolab-Cover von French Disco, das der Schlusssong von Chick, der Handorf-Verfilmung durch Fatih Akin ist. Und das ist bei mir auf Platz 28. Sehr gut. Ich kannte das Original auch schon, Hat aber wirklich durch die Neuaufnahme das nochmal so zu mir zurückgeholt. Ich habe es früher auf eine so Mixtape schon gemacht gehabt. Für die Katrin, glaube ich sogar. Katrin Pop. Shoutouts. Shoutouts zu Katrin. Nach Bielefeld. Genau, nach Bielefeld. Gibt es auch wirklich. Und ich finde ein erstaunlich gutes Cover, das einerseits nah am Original ist und deswegen auch ziemlich überraschend, dass sich zum Beispiel die Beatsteaks da komplett ihre Rockmachismen da irgendwie versagen. Das ist überhaupt nicht so breitbeinig, sondern das ist halt wirklich eher so wie so ein krautrockiger Knüppel. Und tatsächlich auch, was ich in der letzten Folge positiv über Isolation Berlin erwähnt habe, finde ich auch hier bei Dirk, so der deutsche Text ist halt einfach was, macht irgendwie einen anderen Dreh aus diesem Song. Ich finde, da hört man viel Camus raus, so ein bisschen Existenzialismus, was da sich durchschlägt, so Mythos des Sisyphos und ähnliches. Passt erstaunlich gut zu dem Song und ich finde auch das von den Beatsteaks besser, als man erwartet hätte, oder? Ja, also ich muss sagen, French Disco ist mein absoluter Lieblingssong von Stereolab. Der landet wirklich auf jedem zweiten Mixtape bei mir. Deswegen habe ich schon ein bisschen gezittert, als es zum ersten Mal hieß, dass die beiden es zusammen covern. Und ja, ich bin so mittelzufrieden damit. Also der Text, obwohl ich Dirk von Luzo sehr schätze, der bereitet mir teilweise schon ein bisschen Schmerzen. Mhm. Aber Joachim Henschels, für Verhörer habe ich diese Tage einen Begriff, Mondegreen. Mondegreen ist der englische Fachbegriff für Verhörer in Lyrics. Gibt es auch einen Grund dafür? Googeln wir später nach bei Wikipedia. Mhm. Zwar geht es da um einen relativ bekannten ein Volkslied, ein englisches, und in der letzten Zeile kommt dann Lady Mondegreen vor, was aber im Original was völlig anderes heißt. So wie beim Alexander Hacke, der Nigger Bubamba. Genau, aber nicht vom Axel oder Alex, das machen wir doch auch in jeder Folge falsch. Also Axel Hacke ist der mit dem Kühlschrank und dem weißen Nigger Bubamba. Ja. Und Alex Hacke ist der mit dem Bart und der Gitarre oder dem Bass eigentlich eher. Genau. Deswegen nach Joachim Henschel nenne ich den Song nur noch Der Lachs ist tot, was er eben anstatt von La Résistance versteht. So, dein Platz. Mein Platz 10 ist von der britischen Band Teleman oder Telemann, der Song Düsseldorf. Ah ja. Sagt er auch was? Ja, nee, finde ich toll, hatte ich als Song des Monats mal beim Poplog. Ich habe keine Ahnung, wie der bei mir reingeraten ist. Ich glaube tatsächlich, dass der in meiner Spotify-Playlist der Woche, die es jeden Montag ja gibt, wo das Hörverhalten quasi so durcheinander gewürfelt wird und dann kommen da zumindest immer hervorragende Songs, wo ich jede Woche zwei oder drei dann in meine Playlisten aufnehme. Und das war der, und den habe ich eben dann zu meinem Erstaunen auch in einigen Jahreslisten gesehen. Also keine Ahnung, wie der da. Kennst du Telemann? Vorher überhaupt nicht. Ich habe auch gerade mal in der Wikipedia nachgelesen, wo die überhaupt herkommen. Ja, also das ist ja die Nachfolgeband von Pete and the Pirates. Ah, okay. Und die hatten ja diesen, finde ich, absoluten Hit, Knots. Also vor 2009 oder so, schon auch eine Zeit her. Und ich finde, man hört auch, wenn man weiß, dass die dieselben sind, kann man das auch in Telemann ein bisschen raushören. Das ist so ein bisschen runder jetzt, also weniger so Indie-Ding. Aber finde ich auch einen tollen Song. Aber ich kann gar nicht beschreiben, was so großartig dran ist, weil ich glaube, das könnte auch ganz normal im Formatradio laufen. Ja. Das ist ein sehr beschwingter, sommerlicher Song. Ich finde aber auch generell überhaupt toll, ich mag Songs über deutsche Städte drin vorkommen. Über Deutschland. So. Über Deutschland. nee, aber überhaupt Songs über Städte finde ich gut und Songs über Personen. Also zum Beispiel von Flaming Lips, diese großartige B-Seite. Thank you, Jack White, for that fiber optic Jesus you gave me. Das ist zum Beispiel was. Da kommt jetzt aber keine Stadt drin vor. Ne? Nee, aber Jack White kommt vor. Ich sage ja entweder Person oder Stadt. Bei Düsseldorf ist ja beides der Fall. Düsseldorf einerseits die Stadt, andererseits der Nachname von Jacques Offenbach. Doch nicht. Ja, aber da würde mich zum Beispiel schon auch mal interessieren, Düsseldorf ist ja jetzt auch nicht die naheliegendste Stadt der Welt. Wenn ich glaube, es geht ja um einen Nägel aus Düsseldorf. Und ich glaube sogar, wenn ich mich recht erinnere, ist sogar ein kurzes deutsches so Spoken-Word-Ding mit drin. Also man hört so ein bisschen, wo jemand Deutsch spricht. Da bin mir jetzt nicht ganz sicher. Irgendwas mit Shampoos und Lachsfisch, glaube ich. Ja, also ich glaube, Düsseldorf ist für englisch sprechende Menschen so ein relativ obskurer Ortsname, oder? Durch das Ü und Dorf ist... Ja, aber okay. Aber bin ich überrascht, aber positiv. Ich appreciate das. Das freut mich sehr. Dann Kann ich jetzt eigentlich schon aufhören? Ja. Bei mir ist auf 9 die Pet Shop Boys mit 20-something. Ich finde auch die in diesem Jahr wieder das Pet Shop Boys Album, ich weiß nicht, wie sie das machen. Ich finde sogar, dass sie jetzt wieder so einen neuen Schwung haben. Sie hatten so vor 5 Jahren mal so, wo so ein bisschen langweiliges Album mal kam, aber als das Electric war, das war auch schon wieder besser, aber so ein bisschen mehr so dieses High Energy von früher, so diese Gay-Disco aus den 80ern kam. Und dieses Neue ist halt auch so ein absolutes 90er-Jahre-Feeling, ohne dass es aber irgendwie so doof 90s klingt. Also ich weiß nicht, wie man das genau beschreiben will, aber es klingt halt nicht nach 90s Dancefloor, sondern es klingt irgendwie, man hört sich an, man denkt, das ist 90er, aber irgendwie trotzdem modern. Live war das auch super. Und 20-something finde ich ganz tollen Text auch wieder über so das Älterwerden und so ein bisschen so nostalgischer Rückblick, was Pet Shop Boys eh gut können, aber eben nie in ihrer so rosa gefärbten Nostalgie verlieren, sondern immer so ein sarkastisches Ding drin und hat dann auch gleich so eine Kapitalismuskritik drin und vielleicht auch so diesen Hyperkapitalismus, den so Startups annehmen, also das zumindest, wo ich das interpretiere. Und was ich dann interessant fand, was ich nicht wusste, und tatsächlich glaube ich, das erste Mal in meinem Leben in YouTube-Kommentaren was gelernt für mein Leben, nämlich, dass das eigentlich auf einem klassischen Song beruht, und zwar von Purcell, wie immer den, also der hat Pomp & Circumstance. Der die Batterien aufherstellt. Purcell, genau. Cold Song, den auch Klaus Nomi gecovert hat. Das ist, glaube ich, der einzige Song von Klaus Nomi, den ich kenne. Ja. Ah, nee, The Nomi-Song kenne ich natürlich noch. Und tatsächlich, wenn man sich das mal nebeneinander hört, ist es wirklich die Melodie, die ist das. Was ich ganz erstaunlich finde, dass das überhaupt nicht auffällt, dass das aus dem klassischen Song kommt, sondern wirklich aus moderner Song ist. Und sogar ein zweiter Song auf dem Album von Pet Shop Boys, Dictator Decides, was für mich so ein bisschen klingt wie so ein Song über vielleicht einen nordkoreanischen Diktator, auch super gut, der ebenfalls auf einem klassischen Song beruht. Was man auch aus dem Song nicht raushört, eben gar nicht, absoluter Horror für mich, das kommt gleich kurzer Exkurs, nichts Schlimmeres auf der Welt wie Metallica Goes Symphonic. Oh, ja. Also wenn irgendeine Band denkt, sie muss jetzt hier sich E-Kultur Wein holen, indem sie 50 Leute im Frack mit es hat noch nie funktioniert, seien wir ehrlich. Ja, also Horror, das ist wirklich wahrscheinlich noch niedrigere Lebensform als Musicals. Also ganz schlimm. Und deswegen so überrascht, dass Pet Shop Boys so zwei Songs sogar auf klassischen Songs, Songstücken beruhen, was einem nicht direkt auffällt, wo man aber sofort hört, wenn man den klassischen Song hört, und das einfach funktioniert. Wo man aber dann auch merkt, dass, glaube ich, das einfach oft, glaube ich, das Songwriting von den Pet Shop Boys auch unterschätzt wird, was da eigentlich so mit drinsteckt. Das ist doch raffinierter, als man, glaube ich, die Leute denken, dass Go West Teil von Pet Shop Boys ist. So. Zwei Anmerkungen dazu. Du hast gerade gesagt, Gay-Disco wäre mehr im Spiel. Gibt es auch eine Straight-Disco? Der Vollständigkeit halber. Das ist da, wo die Low-Energy von ist. Ah ja, okay, verstehe. Und ich habe die Pet Shop Boys drin auf 24, allerdings mit The Pop Kids. Ja, aber auch ein super Song. Also, super Song, ja. Für dich beide, klasse. Ich muss noch dazu sagen, bei meiner Liste habe ich diesen absoluten Unsinn, den viele Menschen machen bei ihren Songlisten. Ich habe pro Interpret nur einen Titel ausgewählt, was ich normalerweise nie mache, weil ich das für absoluten Blödsinn halte. Aber ich wollte das einfach mal. Ich habe das tatsächlich in meinen Top Ten auch gemacht oder mich so im Zweifel dann für den nicht Doppelnennung entschieden habe. In meinen Top 50 sind aber noch einige mehr. Wobei, bis auf Isolation hat es sich relativ breit gefächert bei mir dieses Jahr. Du bist mit 9 dran. Ich bin mit 9 dran. Das ist bei mir Christian Löffler mit Miami. Miami allerdings anders geschrieben als die Stadt, nämlich MY und dann IAMI. Also ich dachte schon, du hast jetzt falsch verstanden. Es ging um die 10 besten Stadtsongs. Sehr gut. Ja, jetzt ist es natürlich trotzdem die Stadt, wo die Gemeinden halt anders geschrieben, aus welchen Gründen auch immer. Christian Löffler ist eigentlich so ein Technotyp, als es mehr so ein Haus, also so gefällig. Ich formuliere so dieser berühmte Deep House. Ich formuliere es anders. Er ist der bessere Nicolas Jahr. Echt? Ja, also das Nicolas Jahr Album, das habe ich mir auch etliche Male angehört, aber da bleibt nichts so wirklich bei mir hängen. Aber Christian Löffler, der hat vor ein paar Jahren auf dem Uni Open Air mal die Aftershow sozusagen gemacht, aber noch draußen auf der Bühne. Und das war wirklich fantastisch, obwohl das nicht so meine Musik ist. Also kann ich sehr empfehlen. Okay, habe ich nicht gehört, ja. Bei mir auf der 8 ist eine Band aus Berlin, Kletsee. wo ich auch immer nie weiß, ob man die wirklich so ausspricht. Ja, ich auch nicht. Mit Mauern, das war der erste Track aus dem neuen Album, das jetzt, glaube ich, weiß nicht, heute oder letzten Freitag rauskam. Letzten Freitag. Nee, ich glaube sogar schon. Ja, ist egal, weil ihr nicht wisst, wann wir aufnehmen. Genau, weil jetzt letzten Freitag, Ende Januar rausgekommen ist, was ein fantastisches Album ist. Und ich finde das Beste, was die je gemacht haben und die, glaube ich, seit 5 Jahren nichts mehr veröffentlicht haben. Und das neue Album, lustigerweise wie Alex aus unserer Pityplatsch-Gruppe, hat es ganz schön zusammengefasst. Es wäre ihr zu düster und zu kantig. Und wahrscheinlich ist es aber genau deswegen, warum es mir jetzt so viel besser gefällt als die vorherigen. So ist ein tolles Album. Übrigens, hast du das Album gehört? Ja, habe ich. Und ich habe auch Flammen drin. Das ist quasi die andere Möglichkeit, ja, weil das waren die zwei Setup-Singles oder wie man es auch immer nennen will, die halt schon 2016 erschienen sind. Das ist immer ein bisschen schwierig mit diesen Songs. Komme ich aber später noch zu dem Thema. Ja, also finde ich fantastisch, sehr von The Cure geprägt, ja, also könnte man natürlich auch sagen, es ist ein Cure-Rip-Off oder so, aber es ist so deutlich und so offensichtlich, ja, dass... Wenn der Album heißt auch Desintegration, also ja, das ist ja... Also oder Desintegration, Desintegration würde ich sagen. Ja, ja, ja, das, ja. Aber ist dir aufgefallen, dass du es gehört hast, dass der letzte Song, Requiem, dass das eigentlich textlich ein Riff auf Ich-Maschine von Blutfeld ist? Oh, nee. Also, da bin ich mir... Ich habe es erst so gehört, aber ich dachte mir, das ist so von der Art, wie er das singt, hat es sowas wie das Blumenfeld, wie es Dietmeier in Ich-Maschine macht. Und dann ist mir aufgefallen, dass es sogar teilweise 1:1 Zitate vom Text sind. Okay. Darauf und überweg oder so als so eine Textstelle. Hör ich mal gleich nochmal an. Bei mir, also Flammen von Klitz ist bei mir auf 17 gelandet. Ich sage übrigens auch Klitz E. Ich meine, benannt ja nach diesem Computervirus, den es vor etlichen Jahren mal gab. Deswegen vielleicht Klitz I, weiß der Geier was. Keine Ahnung, wonach der wieder benannt wurde. Dann kommt mein Platz 8. Vorhin schon bei den Alben. Vorhin heißt in dem Fall in der letzten Episode schon bei den Alben erwähnt. Mascha Corella und Pale Days. Meine Platz 7 ist Isolation Berlin. Und zwar Produkt, dass ich auch einen... Also ist der Album-Opener und der textlich ist es so, ich bin ein Produkt, ich will, dass ihr mich schlupft. Was ich auch ganz toll fand, was wir vorhin schon mal besprochen hat, vor vielen Podcasts mal besprochen haben, vor Jahren, als Isolation Berlin auf dem Popkulturpreis aufgetreten sind, waren die Eröffnungsband und haben als ersten Song Produkt gespielt. Was ich eigentlich für den Popkulturpreis auch einen geilen Mittelfinger so an andere Preise habe, also wir verstehen hier eine Metaebene. Und das Kuriose ist, ich habe mich kürzlich... hatte ich die Isolation Berlin-Typen getroffen und dann haben wir da spät in der Nacht noch gesprochen und dann habe ich eben genau das gesagt, total cool, dass er das ersten Song gespielt hat. Und und kurz bevor wir auf die Bühne sind, kommt die Aufnahmeleiterin zu uns her und sagt, aber den Song wollt ihr nicht wirklich spielen, oder? Und dann so, das ist ein bisschen enttäuschend jetzt so über den Preis, also dass man dann, dass es tatsächlich die Band wollte, der Preis oder zumindest die Aufnahmeleiterin dachte, das wäre... zu ketzerisch sozusagen, das so auszustellen, dass alles ja doch irgendein Produkt ist, was man hier macht. Sehr gut. Bei mir auf Platz 18 Farbeck von Isolation Berlin. Nochmal dort. Wobei man schon sagen muss, bei den Songs an einem anderen Tag könnten die auch in die Top 10 reinspielen. Mhm. Also da ist es schon allein durch Genre teilweise schwierig, das zu vergleichen oder zu ranken. Und das ist auch nur eine Fingerübung. Bei mir auf Platz 7 eine Comeback-Single von einer sehr stilprägenden Band Ende der 80er bis Mitte der 90er, wovon spreche ich? Die zweite Single von den Stone Roses namens Beautiful Thing. Die hätte ich zum Beispiel völlig vergessen, so wie ich immer ich auch, weil das Problem ist ja, man schaut ja nur die Alben durch und überlegt, was da die guten Songs waren und da rutschen die Singles ein bisschen durch, weil die Stone Roses ja im Gegensatz zu den Ankündigungen im März nicht geschafft haben, ein Album nachzuschieben. Das heißt, es gab zuerst eine relativ uninspirierte Single namens All for Love. Aber dann eben The Beautiful Thing hinterher, die schon so ein bisschen diesen Fool's Gold oder Also ich diesen Groove hat. Ich hatte die völlig vergessen, weil es vielleicht auch kein gutes Zeichen ist für die Single. Ich muss sozusagen großer Stone Roses Fan eigentlich. Gebe ich aber völlig recht, die erste, eine Enttäuschung, die war wirklich textlich auch fürchterlich. Und auch, ich verstehe die auch nicht. Also, weil gerade diese erste Single, wenn die Stone Roses zurückkommen, ich meine, der Mythos der Stone Roses kommt nicht aus Ten Story Love Song, sondern der kommt aus Fool's Gold, I'm the Resurrection und ähnlichen. Also eher aus diesen schon irgendwo, der Groove, in der Meinung, wenn man ein besseres Wort irgendwie da ist. Und warum er dann mit einer Single zurückkommt, wo eh die ganze Welt zuhören würde, mit sowas kitschigen, sag ich jetzt mal, mit schlechten Texten, statt halt zu sagen, wir machen jetzt hier 9 Minuten Groove-Stück, genau, wo eh alle zuhören, das wäre viel, viel cooler gewesen, als erstes das auszukommen. Ich habe nicht verstanden, was wir da gemacht haben. Also, aber stimmt, ich völlig vergessen, muss ich mal wieder anhören. Ja. Wir lästern ja auch immer über das zweite Stone Roses-Album, aber dieses endlose Setup von Breaking into Heaven, das liebe ich. Also ja, das könnte ich mir endlos anhören. Wenn es irgendwann mal so aufbricht und die Melodie so rauskommt, ist schon toll. Und auch Love Spreads ist einfach ein Wahnsinn. Das ist wirklich ein Mörder-Song einfach. Der funktioniert auch, finde ich, immer beim Auflegen, weil also da kommt wirklich so alles zusammen, was diese Band auch gut macht. Wenn Ian Brown nicht singt, sondern dieses tiefe, eher Sprechen macht und dieses Rollende, was die Rhythm-Section da macht und drüber halt diese Gitarrenlicks von John Spire. Ja. Hast du Made of Stone gesehen, diesen Film über die Reunion? Nee, ich habe den gekauft und habe den daheim, aber vergessen zu sehen. Also das ist halt wirklich... Ich habe mich angehört wie Falco und Ching, oder? Ich habe es gekauft. Ich habe es gesehen. Gekauft? Hast du gesehen? Niemand so werde ich finden. Okay. Sagen. Ich würde sagen, mach in nächster Zeit keine Urlaubsreisen nach Jamaika und fahr dort mit dem Jeep durch die Gegend. Oder nee, war nicht Jamaika, oder? Kuba? Achso, stimmt. Dominikanische Republik. Auf jeden Fall, Made of Stone, die Doku geht quasi um die Reunion der Stone Roses im Jahr, wahrscheinlich war das schon 2014 oder so inzwischen, oder 15? Wenn ich sogar schon länger. Ich war ja sogar beim ersten Konzert. Bevor diesen ganz großen Auftritten haben sie so ein Hallenkonzert in Manchester gespielt, wo wirklich lauter Wahnsinnige noch dort waren. Und die beginnen das Konzert mit I Wanna Be A Dot. Und wir wissen ja, wie I Wanna Be A Dot losgeht. Also dieses ewig lange Intro und dann als die Gitarrenmelodie eben einsetzt, das singt schon die ganze Menge, also mit und so, und genau der Effekt eben, dass die lassen den Songs einfach die Zeit und die Breite aufzubauen. Ja? Also im Gegensatz zu Rock'n'Roll Star oder sowas, was dann gleich auf die 12 geht. Als ich da in Manchester war, zu diesem ersten großen Reunion-Konzert, das waren ja 3 Tage, wir haben in Folge gespielt und ich glaube auch 240.000 Karten verkauft, also 80.000 Anfälle, alle 3 ausverkauft waren. Und ich war noch nie auf einem Konzert, wo so viel Goodwill war. Also du hast halt gemerkt, diese 80.000, die da sind, die wollen jetzt, dass die Stone Roses sozusagen das sich abholen, was sie damals halt einfach verdattelt haben. Einmal waren sie zu früh und als sie sozusagen in der großen Welle waren, wo sie vielleicht 1 Million Platten schon verkaufen können beim zweiten Album, halt zerstritten und halt, es ist halt auch nicht Definitely Maybe, das ist halt auch, das zweite Album hat seine guten Momente, aber es ist halt natürlich undenkbar, dass du damit halt 1 Million Platten verkaufst, weil es einfach zu wirr ist und was weiß ich. Und da habe ich wirklich gemerkt, die kompletten Leute wollen einfach, dass jetzt hier Stone Roses so Homecoming Heroes, das war wahnsinnig gut, auch krasse Stimmung, also das war halt mit Bengalos und allem Möglichen. Also das war halt eher so ein Fußballstadion. Wie bei den Rosen, um es kurz zu machen. Ja. Okay. Es schweift schon hier. Es war mein Platz 7. Meine 6 war Parquet Courts mit Berlin Got Blurry. Stadttitel natürlich. Stadttitel, schon im 3. jetzt drin. Parquet Courts ist ja für mich eine der besten Bands, die in den letzten so 3-4 Jahren aufgetreten sind. Ganz fantastisch. Das neue Album fand ich das erste Mal, dass es eher so okay gut war, also wo mich nicht richtig gekickt hat, aber den Song finde ich zum Beispiel fantastisch. Der hat so ein Gunclub-mäßiges Feeling, so Country-Punk-Richtung, und der Text ist auch super. Also ja, einfach so eine Nacht in Berlin und so ein paar Sachen, die halt so Berlin-Gespräche, wo du merkst, dass die da reinfließen, ein paar, die in seinem Kopf passieren. Also toll, textlich auch wieder, guter Song. Bei mir ist auf Platz 6 Anoni mit 4 Degrees. Finde ich im Vergleich zu Drone Bomb Me den beschwingteren, flotteren Song. Und das ist ja auch das Wichtigste dabei. Das ist das Allerwichtigste bei so schwierigen Themen wie 4 Degrees. Da geht es ja darum, dass jeder auf der Welt über 4 Grad mit Nicolas Cage verwandt ist. Glaube ich, ja. Bei mir ist auf 5, fällt mir gerade auf, das ist wirklich immer auf Platz 5, Whitney mit No Woman, was auch schon war vorhin schon immer, und nach Platz 5 in deinen aggregierten Charts. Ja. Bei mir ist auf Platz 5, ich habe es in der letzten Episode schon gespoilert, weil ich auf einmal nicht mehr zwischen Songs und Alben unterscheiden konnte, All diese Gewalt und Maria in Blau. Ich überlege gerade, dass ich All diese Gewalt nicht in meinen Top 50 auch hatte. Aber ich habe Gewalt nur, die Patrick Wagner erwähnt. Okay. 49. Welchen Song? Eine Ehe. Aber war der wirklich erst 2016? Der kam erst in dem Jahr raus, aber sie haben 2015 das Video gemacht. Das ist ein fantastisches Video. Jetzt. Diese Mönche, die im Kreis rumlaufen. Ah, und auch ein fantastischer Song. Also, super. Diese was willst du denn von mir? Wahnsinn. Vier Zeilen? Sind nicht mal Zeilen eigentlich. Ja, aber halt auch diese unfassbar aggressive, dich zermürbende Musik, fantastisch. Ich hoffe, ich sehe die mal live. Ja, also da muss man echt sagen, das kann auch echt keiner so. Also wenn man überlegt, die Surrogat-Songs haben eigentlich genauso funktioniert. Ja, genau. Und jetzt war er für 10 Jahre weg und er kommt zurück und in dem fällt einem auf, in den 10 Jahren hat niemand das gemacht, was eigentlich Wagner mit Surrogat gemacht hat. Also diese, wie wenn einfach er direkt anschließt an diese Surrogat-Sache und man merkt so richtig, das hat keiner, diese Fackel hat keiner weitergetragen. Sind wir uns eigentlich einig, dass Rock besser oder größer ist als Hell in Hell? Weil Hell in Hell wurde ja sehr abgefeiert von der Presse, aber ich finde, Rock hat die besseren Songs mit Gib mir alles und Seid ihr mit mir. Schon. Also ich finde die Singles vom ersten Album eigentlich auch nochmal besser. Also ich finde, das ist natürlich so nicht das erste Album, aber es müsste das vierte oder fünfte sein. So viele sogar. Also ja, es gibt diese eine Orange, dann gibt es eine, die, also gut, das ist teilweise zwischen EP und Album, aber das gibt mehr als du denkst, sage ich jetzt mal so. Aber du hast ja vorhin schon, vorhin vor ein paar Wochen festgelegt, dass EPs nicht bei den Alben sind. So ist es. Genau. So, das war? Das war nur ein kleiner Exkurs. Okay. Nee, das war von mir all diese Gewalt und du hast dann auf einmal von Gewalt angefangen. Dafür ist bei mir auch hier, was dich vielleicht auch freuen wird, was dein Album des Jahres war. Radiohead. Messer mit dem Eröffnungssong So sollte es sein, was ja die Stella von Heiterkeit, die Frauenstimme singt, finde ich ganz toll. Das war einfach. Bei mir sind tatsächlich 2 Songs rausgefallen aus den Jahrescharts von Messer, weil ich eben einen anderen noch drin habe. Der kommt erst später. Die 2, die rausgefallen sind, ist der Staub zwischen den Planeten, was mir erst seit kurzer Zeit relativ gut gefällt, und Niemals, was ein sehr straighter, einfacher, aber guter Song ist. Aber gerade die 2, also der Opener, So sollte es sein, finde ich. Also das ist schon gut, aber vielleicht ein bisschen unglücklich als Auftakt gewählt. Und der Tiefe hat mir am wenigsten sogar gefallen. Gutes Video, aber... Ja, stimmt, Tiefe finde ich auch nicht so überzeugend, ja, von den Songs tatsächlich. Aber mein Platz 4 ist Allen allein von Drangsal. Haben wir schon besprochen, eigentlich schon 2015. Und davor von Polarkreis. Und davor von Polarkreis natürlich veröffentlicht worden, aber das ist einfach ein Top-Hit und eigentlich jede Jahrescharts, in der dieser Song nicht in den Top 10 ist, kann ich nicht ernst nehmen. Ich meine jetzt die Zeitschriften, deine natürlich nicht. Polarkreis 18. Ja. Diese 18. Die kommen ja aus dem Osten. Ja, genau. Dein Platz. Sollte man eigentlich oder drüber was denken oder gibt es da einen anderen Grund? Polarkreis 18. Das ist glaube ich, ein Film von Eisenstein. Adolf Eisenstein. Nein, Sergei Eisenstein. Mein Platz 3 ist, weil wir gerade bei Nazis waren, Fat White Family mit Whitest Boy on the Beach. Die sind natürlich keine Nazis, aber dieses Video, wenn das noch jemand nicht gesehen hat, hast du es mal gesehen? Kann ich nur empfehlen, weil das ist tatsächlich das Nächste, was ich je gesehen habe zu Letzte Tage im Führerbunker mit Adolf Hitler. Also wirklich, das ist so... Also eine Komödie, ja. Also da die rasieren sich die Haare alle und es ist so, also ich meine, ist ja bekannt, dass die Band eh nicht ganz so, Drogen plus Mental Health Probleme, aber das ist schon, also hat schon was sehr klaustrophobisches, nennen wir es mal einfach neutral. Der Song an sich war, als die ihn rausgebracht haben, auch das war so November letzten Jahres, also November 2015 eigentlich, dachte ich mir erst so, ja, schon gar nicht schlecht, aber hoffentlich, da kommt noch mehr. War dann tatsächlich doch irgendwo über die Dauer, der ist immer wieder hängen geblieben, hat sowas Robin Crystal-mäßiges, also irgendwie so ganz, ganz fiese Basslinie auch und baut sich einfach unendlich auf und ist dann tatsächlich der Höhepunkt vom Album gewesen. Und was ich immer sagen muss, wenn ich über Fat White Family rede, ist halt was auf Platte niemals annähernd Ahnung gibt, wie gut es live ist. Okay, also, das beruhigt mich, weil ich kenne nur die Platte und da bleibt nichts bei mir hängen. Also, ja. Kann ich verstehen, aber muss man wirklich damit rechnen. Das kann es ja geben. Bei mir ist Platz 3 Flucht von Schubsen. Mhm. Haben wir auch in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Freundschaftsverbandlungen mit der Band, aber das ist kein bloßes Name-Dropping oder Promoten. Ich finde, das ist ein unglaublicher Hit, gerade zusammen mit dem Video, das schon 2015 veröffentlicht wurde. Ganz, ganz wunderbare Song. Meine Nummer 2 ist Die Heiterkeit mit The End, was ein relativ ungewöhnlicher Heiterkeitssong ist, weil ich glaube, da die beiden anderen singen und nicht die Stella. Ja. Klingt zumindest so, weil sie dann eher eine tiefere Stimme. Finde ich aber ganz toll, ist so ein bisschen wie das You Can't Always Get What You Want von Rolling Stones, von der Heiterkeit. Und komischerweise, weil die Heiterkeit ja immer eigentlich eher deprimierende Lyrics oder eher so misanthropische Lyrics hat, eher so ein so ein Mantra, es wird in Ordnung sein. Also eher okay. so ein bisschen so ein beruhigendes, was eher vielleicht auch weil das so ein bisschen verquer läuft zum sonstigen von der Band, war was mich irgendwann total erwischt hat und nicht mehr losgelassen hat letztes Jahr. Im Original übrigens von den Doors. Glaube ich. Also das bei, yeah. Ja. Platz 2 ist bei mir Full Stop von Radiohead. Full mit nur einem L geschrieben. Der übersehene Song, da alle sich nur auf Burn the Witch und Daydreaming beschränken. Aber Full Stop, Wahnsinnssong. Irre. Auf Platz 1 ist bei mir tatsächlich Umschat mit Power of the Women of the Morning Shift. Tatsächlich ein Song, der vorher schon auf einer selbst-releaseden 7-Inch rauskam. Platz 12. Den ich, als die bei Japanik Vorband waren vor 3 Jahren, also wie ich die zum ersten Mal gesehen habe, haben die den so verkauft in so einer eigenen, so, nur so als Pappe kann man den da kaufen. Aber da jetzt zum ersten Mal eben veröffentlicht und ist ja auch ein Zeichen von dem Song, wenn der nach 3 Jahren einfach echt noch nichts verloren hat. Und der, einfach der, ich weiß nicht, dieses Gitarrenriff, ich kann mir den Riff dazu sagen, kann, weil das eher so eine Melodielinie ist, die er da spielt, funktioniert einfach. Ja, super. Ein toller Song, ja. Absolut, ja, der bleibt sofort im Kopf. Bei mir ist auf Platz 1 Messer mit Der Mann, der zweimal lebte. Die zweite Single war das, oder halt von dieser Kachelbar, die EP, der zweite Song nach Detektive, hat bis heute nichts von seiner Wirkung verloren. Also Doppelsieg für Messer. Alpen und Doppel, ja. Okay. Ja. Mhm. Also gerade so die ersten Zeilen, oder war da die Schönheit und die Traurigkeit und so wie er singt, so irgendwie so, wenn man das Ganze in einem Diagramm mit X- und Y-Achse machen würde, wo auf der X-Achse ganz links grün ist und rechts 8 und nach oben die Wochentage angetragen sind, dann ist es echt schwierig, das da genau zu verorten. Yeah. So funktioniert ja Musik. Yeah. Schöner hätte man den Nummer 1 nicht zusammenfassen können. hattest du vielleicht eins noch, hattest du in deinen, also deine Jahrescharts gemacht hast, deine, wenn ich Top 28, wie man das also macht, runde Zahl, was, wo du sagen würdest, der ist jetzt was normalerweise nicht so in deinen Genres drin ist? Ja, ich habe einen Song vom neuen DJ Shadow Album. Der heißt Nobody Speak, ist relativ bekannt, zumindest im Internet geworden, dadurch, dass er ein Video hat, wo man so eine UN-Situation sieht, also so einen großen Plenarsaal, wo... Achso, ich dachte, der Ultrasonic. Ein Chiron. Genau, so geile Beruhigung im Away-Sektor. Wo man sieht, wie die zuerst heftig debattieren und sich dann später die Köpfe einschlagen. Und das ist ein Feature mit Run the Jewels. Ah, ja. Also ich meine, nichts gegen DJ Shadow, so Introducing höre ich eigentlich immer wieder mal, aber jetzt Run the Jewels ist nicht so mein Ding. Aber das fand ich relativ gut. Und dann gab es noch ein Cover, SOS von ABBA, gecovert von Portishead. Mhm, ich glaube, das war für einen Film oder so. Also High Rise, dem Typen, der Killers gemacht hat damals. Also das war nur eine Single und dann auch nur eine Single, da hat es ewig gedauert, bis ich das mal digital als MP3 zumindest kaufen konnte, weil es leider nur auf Vinyl erschienen ist, von Justus Könke, Ein Riss in meiner Nüchternheit, was eine deutsche Version ist von Twisted in My Sobriety von Danita Tickerham. Okay. Also das ist eine 5-Track-EP, wenn ich mich nicht täusche, unter anderem covert er da auch Der Herzenskapitän, also Captain of Her Heart. Und dann noch der Ein Stern, der deinen Namen trägt, das, was leider komplett daneben geht, gerade wenn man die Version von den Nerven kennt. Aber die beiden Sachen Herzenskapitän und vor allem Ein Riss in meiner Nüchternheit sehr zu empfehlen. das ist jetzt alles nicht so mein. Mhm. Also ich hatte nochmal so in meinen Top 50 als also ungewöhnliche, so, also oder nicht so meine üblichen Genres, da tatsächlich Charlie XCX. Ja, ich lese ich immer, aber da habe ich überhaupt nichts dazu im Kopf. Tatsächlich in ein paar Jahren schon verfolgt die jetzt teilweise auch so Songs für andere geschrieben, zum Beispiel diesen Hit von Icona Pop, wo mein Name nicht einfällt, der auch in Girls von Lena Dunham mal in so einer Disco-Szene gefeatured ist. Super Hit, den hat sie geschrieben. Und dieser Song, den sie jetzt hat, After the After Party, ist eigentlich halt einfach ein Pop-Song, aber ich würde sagen, so in dem Sinn wie Lily Allen. Okay. Also einfach, also schon einfach cleverer Pop. Und eine andere Sache, wo ich auch noch hatte in meinen Top 50, ist Greg Ignatz. Okay. Der Cloud-Rap-Pionier aus Österreich, den ich vor ein paar Jahren mit Herbert Prohaska, diesem großartigen Song über den Achso, ich dachte, Herbert Prohaska war mit dabei auf Tour. Das wäre noch schöner. Greg Ignatz Featuring. Ja, genau. Und der ist nämlich auch, kennst du Herbert Prohaska? Na, Schneggau. Nee, aber den Song? Nee, aber ich kenne genau. Prohaska. Aber du hast das richtig gesagt, nämlich Schneggerl. Ach, kommt vor allem. Ja, nee, weil Schneggerl ist ja sozusagen der österreichische Wort für Locke. Locke, ja. Ja. Man muss sagen, Herbert Prohaska für die Jüngeren und uns sieht halt so aus wie Paul Breitner, genau. In den 70ern aussah. Und tatsächlich ist der Refrain bei Herbert Prohaska so, Herbert Prohaska, Herbert Prohaska. Und dann geht es wirklich, singt immer gleich irgendwas, Schneggerl auf der Birne. Okay. Und dann verschiedene Sachen auf Birnen. Ah ja, das höre ich auch auf jeden Fall. Das ist echt cool, ja. Und der hat einen Song, James Dean heißt der. Und diese Cloud-Rap-Sachen sind ja schon interessant, weil diese so komplette Arschigkeit. Also da geht es ja nicht darum, dass jetzt hier irgendeiner Skills hat oder irgendeinen geilen Flow, sondern wie wenn er vergessen hätte, dass jetzt hier gerade ein Band läuft. Also ja. Komplett und dieses James Dean irgendwie so, ich glaube, ich sterbe in Wien, ich habe eine Lederjacke wie James Dean und so geht das Ganze. Okay. Hat irgendwie echt was. Also Greg Ignatz haben wir auch mal live gesehen. Das war total absurd. Die Leute sind abgegangen wie verrückt vor der Bühne, obwohl da wirklich so eine Keyboard-Linie, die aus zwei Tasten besteht, und er so, schön, dass ihr da seid, ihr Haberer. Also, ich kann leider kein Österreich sagen, ihr könnt es euch vorstellen, Österreich ist dann nochmal halt viel besser. Also, da habe ich schon ein bisschen Respekt vor. Da müssen wir vielleicht auch noch Voodoo Jürgens droppen. Ja, bei mir auf Platz 15. Großartiger Künstlername halt auch einfach, ne? Allein. Super, ja. Und auch der Albumtitel Answer War ist einfach. Ja. Und auch der Hit. Heute graben wir Tote aus, heute gehen wir nicht nach Hause, heute sind wir stolz auf uns und wir finden schon einen Grund. Ich weiß nicht, ob das genau da rein war, aber schon ist die Idee davon. Wenn wir schauen, das ist schon wirklich gut. Am Anfang war ich ein bisschen quatschig, aber dann hat es, ich glaube, das funktioniert wirklich nur in Österreich. Ja. Ja. Also ich glaube, sowas wie Voodoo Jürgens wäre in Deutschland einfach zu quatschig. Aber durch das Österreichische hat es irgendwie so einen Dreh, dass es eben nicht quatschig wird, sondern irgendwo so was undergroundigen Humor behält, der eben nicht zu mainstreamig auf einmal wird. Ich vielleicht kann nicht beschreiben, warum das so ist. Vielleicht fühlt sich das auch nur aus der deutschen Sicht so an, dass halt Österreich trotz allem so eins ist. Ne? Und eben bei uns dann die Entscheidung, wer bin ich, Spider-Murphy-Gang oder bin ich Bab? Hm. Oder bin ich Norddeutscher, der, ne, der da sein lokales Kolorit reinbringt? Weil du kannst sowas nicht auf Bayerisch machen. Ja, ja. Naja, werden wir sehen in den nächsten Jahren. Gut, das waren die Song des Jahres. Das heißt, wir können uns endlich an der Medienlisten zugeben. Nee. Nee, weil jetzt noch das Quiz kommt. Nee, es ist kein Quiz. Es ist einfach nur so ein kurzer Rückblick. Und zwar vor 10, vor 20, vor 30 Jahren. Wir fangen mit 2006 an. Was war denn da, was waren die fünf besten Alben wieder aggregiert laut über alle? Lass mal überlegen. Ich gebe dann einen super Hinweis. Ja. Platz Nummer 1 hat einen der längsten Albentitel, die man sich so vorstellen kann. Platz Nummer 2 hat einen Albumtitel, der aus zwei Buchstaben besteht. Das lassen wir natürlich das mal drin, diese Pause, ja, wenn du überlegst. Ne? Normal schneide ich die Pause nochmal raus, aber in dem Fall. Also auf Platz 5 ist Hot Chip The Warning. Mhm. Auf Platz 4 Kante, die Tiere sind unruhig. Ah, das ist auch so ein Album, das man viel häufiger auflegen sollte. Auf 3 erstaunlicherweise TV on the Radio, Return to Cookie Mountain. Mhm. So wusste ich gar nicht, dass das so groß war in der Das war fast das, der Durchbruchalbum von TV und Radio, das eins davor war. Ja, hätte ich. Mountain war dann schon das, wo man es gut fand, weil man es davor verpasst hat oder so. Aber Return to Cookie Mountain, war das mit Wolf Like Me? Oder war das eben das vorher? Nee, ich denke 2006 habe ich die gesehen in Nürnberg und da war das gerade. Aber also wir in den E-Leser kannten die, glaube ich, eins vorher schon. Okay. Ja. Warte mal, ist das andere XO, die beiden Buchstaben? Nee, Y und S, also Wise oder wie auch immer von Joanna Newsom. Ah, okay, das ist echt ein Weiß. Das ist auf Platz 2 und auf Platz 1 ist das Debütalbum der ersten und einzigen MySpace-Band. The Teenagers? Nein, die Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Arctic Monkeys. Ja. Okay, muss man sagen, das war 2006, glaube ich, echt halt das große Album. Aus 14 Charts aggregiert und dafür eigentlich ziemlich okay. Ne? Ja, ja. 1996, da gab es natürlich noch nicht so viel Zeitschriften. Okay, aber das ist wahrscheinlich, also das ist ja die Post, also gerade so, nee, das weiß ich sogar. Oder ich weiß zumindest, was in dem E damals auf 1 war. Das 96, müsste das nicht Okay Computer sein? Nee, ist 97. 97, okay. 96 war ja dann das Be Here Now-Jahr, aber das ist wahrscheinlich nicht so hoch. Nee, ist nicht drin. Aber müsste 96 das Jahr gewesen sein, ne? Und Grace Cap auf 95. Ja, aber, sag mal. Eigentlich auch sehr ungewöhnlich. Auf Platz 1 ist Odelay von Beck. Habe ich mir gerade noch gedacht, jetzt warst du zu schnell. Okay, und auf Platz 2 von R.E.M. New Adventures in Hi-Fi. Finde ich ein unterschätztes Album. Ja. Finde ich zum Beispiel eins der am besten durchhörbarsten Alben von R.E.M. überhaupt. Mit einigen guten Ideen auch. Ja. Also gerade Electro Light oder auch Leaf Supersong. Mit diesem langen, genau, ja. Mit so einer Sirene. Ja. Also auch der Eröffnungssong, How the West Was Won. And Red Goddess, ja. Also sehr gut. Da wirklich sind sehr viele gute Songs drauf. Finde ich, das kommt in der Betrachtung, wenn über R.E.M. gesprochen wird, immer ein bisschen zu schlecht. Genau. Und es ist vor allem nicht so tot gehört wie Automatic for the People oder Out of Time. Ich würde zum Beispiel echt sagen, von den, also im Vergleich gerade zu diesen beiden großen, wie du sagst, wäre mir New Adventures lieber. Ich würde vielleicht sagen, Monster wäre so das andere, wo ich auch sehr gut finde aus den 90ern. Da habe ich eher Probleme damit. Also für mich ist vielleicht, wenn man so eine Liste mal aufstellen müsste, unter Androhung von Folter oder so, wäre New Adventures in Hi-Fi vielleicht. Und es ist definitiv das letzte große, gute R.E.M.-Album. Weil danach, Imitation of Life hatte noch nee, das war die Single, glaube ich, von ihnen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Ist das nur Up oder sowas? Nee Up war dann, nee, stimmt, Up war nach New Adventures. Da ist das Susanne-Cover drauf. Also das Lancome-Cover von R.E.M. Und Walk Unafraid ist auch noch gut. Und danach, glaube ich, kam das, wo Imitation of Life ist. Das hat so gelbliche Rückcover. Vielleicht für später mal. Ja, so wichtig ist es auch nicht. Wir müssen nicht jeden. Genau. Aber danach war ja R.E.M. dann wirklich leider nicht mehr relevant. Auf Platz 3 Pearl Jam, No Code. Ja. Warum alle? Dann erstaunlich eigentlich auf 4 Rockers Hi-Fi Mischmasch. Mhm. Das ist vielleicht eins der wenigen. Kann man gar nicht so sagen. Bei Platz 5 finde ich auch noch erstaunlich, nämlich von Tortoise, Millions Now Living Will Never Die. Das sehr guter Name, auch ein wahnsinniges Stück drauf, D-Jet. Das 17 Minuten oder so dauert. Nur instrumental ist, aber in keiner Sekunde langweilig. Also ist auch mein Lieblingsalbum von Tortoise, weil man's, ja, das kann man eben durchhören, das, was ich bei den anderen nicht unbedingt sagen würde. Also und auch Rockers Hi-Fi für die Zeit visionär und würde ich mir heute auch lieber anhören als die ganzen anderen Trip-Hop Big Beat Sachen, die da so am Start waren. Also eigentlich eine ganz gute. Und dann haben wir noch 1986 und das ist aggregiert aus nur 4 Charts, nämlich Specs, Leser und Redakteure, NME und Musik Express. Und ich finde die Top 5 relativ erstaunlich. 86, müsste eigentlich fast das Smiths mit oben dabei sein. Tatsächlich auf Platz 2 The Queen is Dead. Mhm. Auf Platz 1 ist ein Künstler, der dieses Jahr gestorben ist und mit dieses Jahr meine ich natürlich letztes Jahr. 86? Nee, muss er dann fast. Prince wahrscheinlich. Genau, Parade. Ja, okay. Auf Platz 3 ist Anita Baker mit Rapture. Okay. Ich wollte vorhin noch googeln, aber. Ja. Und Rapture, Cover von Dingens Rapture, von Blondies Rapture oder. Okay, das beruhigt mich. Dass dann Platz 4, sehr erstaunlich, The Go-Betweens. Liberty Bell and the Black Diamond Express. Hätte ich auch gar nicht gedacht, dass die so spät nochmal ab und zu. Und auch Platz 5 relativ unerwartet, Husker Du und Candy Apple Grey. Okay. Also, dass die, na gut, ich meine Specs und so, aber trotzdem, dass die so relativ weit oben landen, das fand ich erstaunlich. Also gar nicht so schlecht. Und ja, da muss man dann im Vergleich dazu mal sehen, ob da 2000... War jetzt Forces Mills? Prince. Prince. Okay, würde ich aber sagen... Prince war allerdings auch der einzige von diesen 5, der von allen 4 Magazinen genannt wurde. Weil ich glaube, wenn man jetzt nur die Top 5 sieht, würde ich sagen, wäre ohne Frage das Mist-Album das ist am weitesten... Ich habe den Test of Time oder... Ja. Hat jedenfalls den Zahn der Zeit am wenigsten an sich nagen ließ. Okay. Dieses Bild werde ich dann gleich mal im Dictionary eintragen. Genau, und damit haben wir endlich dieses leidige Thema Musik beendet. Aber um noch was halbwegs Musikalisches zu sagen, es ist ja schon zu Tode diskutiert worden, dass letztes Jahr quasi die komplette Musikwelt gestorben ist. Das müssen wir nicht nochmal herunterbeten, aber was würdest du sagen, was sind die 3 Musiker, die da verstorben sind, wo du sagst, oh, das trifft mich jetzt am ehesten oder das ist so... Also ich hab jetzt tatsächlich nicht so alle vor mir, aber ich würde sagen, also wer zumindest von den ganz großen Namen, die wir jetzt ja alle, also Bowie, Prince und Cole, ist tatsächlich Leonard Cohen, der mich am meisten da getroffen hat, obwohl er kurioserweise natürlich der ja tatsächlich mal jemand war, der ein gesegnetes Alter hatte, wo man sagt, okay, ist halt völlig normal, dass man halt dann auch irgendwann mal abtritt. Von daher auch völlig natürliche Gründe. Aber Cohen mich wirklich seit, weiß ich nicht, 20 Jahren einfach so begleitet. Wir haben auch in einer der vergangenen Folgen darüber gesprochen, da ging es glaube ich um Dylan eigentlich, und dann hast du erzählt, dass du eben genau, Cohen... Das war noch vor seinem Tod. Ja. Und klar, Bowie vielleicht dadurch, dass er halt, also es gibt total viele Songs von Bowie, die ich großartig finde, Ashes to Ashes und Silence is Golden. Sound of Silence, weißt du. Sound and Vision meinen wir natürlich. Und Dancing in the Street natürlich mit Mick Jagger. Mit Mick Jagger, natürlich. Und wer könnte seine Strumpfhosen im Labyrinth vergessen? Natürlich gerade so auf so einer theoretischen Ebene. Genau. Ist Bowie, glaube ich, gibt es wahrscheinlich wirklich ganz wenige Figuren. Da ist man dann wahrscheinlich wirklich Dylan, Lennon, Bowie. Also da gibt es wohl echt kaum noch jemanden, der sozusagen den Weg von Pop so beeinflusst hat, wie jetzt er. Von daher ist er natürlich auch so ein theoretischen Ebene ganz sagen, aber glaube ich emotional war wirklich so dieses Cone, krass. Wo ich dann auch in so einen Cone-Flash nochmal reingekommen bin, obwohl jetzt auch in dem Jahr erst wieder auf Vinyl die Songs of Love and Hate gekauft hat, was wir jetzt hier zum Beispiel ganz oft gehört haben auch, ja. Für dich? Ich wollte gerade sagen, ich habe da natürlich gerade nach Bowies Tod auch viele von den 70er-Jahre-Platten angehört. Und da ist dann halt wirklich das Problem, dass man da kaum eine so komplett durchhört und denkt, oh, Wahnsinn, nur Hits. Also eher im Gegenteil. Ja. Es ist dann trotz allem viel konventioneller Rock drauf. Und sowas wie die Low, gerade mit diesen Ino-inspirierten Ambient-Sachen, das ragt da schon total raus, weil man sich nicht vorstellen kann, dass 77 jemand so eine Platte rausgebracht hat. Ja. Aber so die ganzen Spiders from Mars und sonst was Sachen, das haut mich jetzt nicht so total um. Ich würde aber wirklich, also wenn wir jetzt gerade Cohen und Bowie jetzt völlig randommäßig vergleichen, auch wenn beide gestorben sind, als Albumkünstler ist tatsächlich, finde ich, Cohen besser. Also Songs of Love and Hate ist einfach ein Wahnsinnsalbum. Während bei Bowie, wie du richtig sagst, ist für mich tatsächlich eher schon irgendwo ein Sinnes-Act. Also, das würde ich auch so sagen. Also Ashes to Ashes ist für mich auch einer der allergrößten Songs. Also, da flashen mich ganz viele Sinnes bei Bowie, aber ich kann jetzt da echt nicht sagen, da ist so dieses eine Album, das mich total, also selbst auch Heroes oder so, also die sind alle gut, aber ja. Ja, bei mir ist es so, ich habe halt in den 80ern relativ viel Prince gehört und so seine ganz große Phase auch quasi mit allen Vinyls begleitet, also von der 1999, würde ich mal sagen, bis zur mit viel Wohlwollen Love Sexy. Aber ich meine, das war dann halt 1990 und jetzt haben wir 2016, 17 und in der Zeit war dann halt einfach nichts mehr. Mhm. Ja, stimmt. Aber so, was ich mir ein bisschen schade jetzt finde, weil du wusste gar nicht, dass du so viel Prince gehört hast. Man muss dazu sagen, Motor hatte vor ein paar Jahren mal so einen, was, einen Kalender gemacht, wo du berühmte Albumcover nachgestellt hast. Mhm. Jetzt ein bisschen im Rückblick, ein bisschen schade, dass Love Sexy den berühmt hat. Also ich dachte, 1999, die ist auch schon sehr explizit. Die Love Sexy ist ja immer so mehr oder weniger fast. Genau, wo diese Blume nur so symbolhaft, so zwinker-zwinker sich platziert ist. Ja, das ist eine schöne Idee, die werde ich mir mal auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine notieren. Ein bisschen bizarr, aber so auch mit dem Aufwachsen in den 80ern verbunden. Pete Burns ist ja dieses Jahr auch gestorben. Also okay, der, ja, also der Sänger oder inzwischen Sängerin von Dead or Alive. Ah, ja, jetzt hatte ich den gar nicht. Habe ich ja heute Nachmittag darüber nachgedacht. Das war so einer der britischen Künstler, die einen Nasenring hatten und der mich damals fast eher inspiriert hatte, mir dann auch irgendwann meinen Nasenring zu schießen, als Dave Gahan, wenn ich es mir so genau überlege, obwohl die ja beide zu der Zeit einen hatten. Und dann halt George Michael auch, aber jetzt nicht so, weil ich jemals der riesengroße Wham oder auch George Michael-Fan war, aber weil das halt so, naja, mit irgendwelchen Jugenderinnerungen, oder nicht Jugenderinnerungen, sondern jemand, der immer da war, während man sich für Pop interessiert. Ich muss sagen, ich finde George Michael tatsächlich eher als Person interessanter. Wir haben ja diesen Filmausschnitt geguckt, wo er sich zusammen mit Morrissey und einem Journalisten oder DJ unterhält und das war eigentlich Wahnsinn. Wie heißt die Sendung? Weißt du? Ich habe es damals irgendwas mit 8 Days a Week. 8 Days a Week heißt es, also, glaube ich. Muss man sagen, glaube ich, 1984, wahrscheinlich 83, also irgendwie so sehr junger Morrissey. Und 84 muss wahrscheinlich gewesen sein, Das überlegt. Genau, weil die Sonne. Und eine Diskussion, die über, wo man erstmal sagt, geil, dass es solche Sendungen gab und schade, dass es nicht mehr gibt, wo wirklich Morrissey, George Michael und eben irgendein DJ zusammen in einer Runde sitzen und über Themen sprechen wie das Debütalbum von Everything But the Girl und Joy Division Buch. Ja, und dann auch noch und einem dieser Breakdance-Filme. Genau, Also eigentlich auch eine sehr lustige Mischung. Ja, und da, also Morrissey tatsächlich damals schon komplett Morrissey, kann man nicht anders sagen. Und George Michael aber für einen, sag ich mal, für ein Popsternchen, das er damals ja in der Wahrnehmung war, halt Boyband. Es sieht ja auch so aus, hat so ein Muscle-Shirt an und ist braun gebrannt und hat eine Föhnwelle und du denkst, oh Mann, da kommt jetzt nichts. Und völlig attitüdenstark, also war nicht mal so, dass er jetzt der große Joy Division-Fan ist, das mich so überrascht hat, sondern eher, was er für eine Meinung hatte. Ja. Und dass er zum Beispiel über diesen Breakdance-Film, der wahrscheinlich so das Mainstreamigste war, über das wir da gesprochen haben, den total abgehatet hat. Also wirklich ein fürchterliches Ding. Und das fand ich total beeindruckend, wie was der da selbst in seinen jungen Jahren als Popsternchen für eine Meinung einfach hatte. Und ich kann mich auch an ein ganz tolles Interview mit dem Q-Magazin erinnern. Das war kurz nachdem George Michael ist ja, glaube ich, sozusagen indirekt geoutet worden, weil er von einem Undercover-Polizisten in einem öffentlichen Toilette sozusagen ein Sexangebot angenommen hat oder wie auch immer das genau war, aber jedenfalls sowas. Und dann fragt ihn der Reporter vom Q Magazine so sein Coming-out und George Michael sagt nur, ja, ist halt jetzt so. Ist ihm auch klar, dass es irgendwie würdevoller gewesen wäre, wenn er komplett nackt den Sunset Boulevard runtergelaufen wäre und dabei ein M oder ein M gefunden wäre. Das ist doch irgendwie ist so eine Art umzugehen damit, ist einfach Respekt davor. Und deswegen, das ist glaube ich auch das, was übrig bleibt, dass man sagt, okay, er ist halt einer der wenigen Popstars, die wirklich auch irgendwie eine Meinung hatten und auch was zu sagen hatten, wo Interviews einfach auch dann interessant waren zu lesen, weil das ist ja leider Gottes nicht oft so. Und er hatte auch ein Gespür dafür, andere Künstler zu fördern. In Zusammenhang mit seinem Tod kam dann auch ein Video zutage von einem Live-Auftritt von ihm, da hat er auch in Manchester gespielt und hat gemeint, ja, er spielt jetzt gleich eine Coverversion von einem Sänger aus Manchester, der ist auch heute im Publikum und dann spielt er einen Solo-Song von Ian Brown, nämlich 4. Hast du das zufällig gesehen? Weil das solltest du auch auf jeden Fall mal anschauen. Nee. Das ist wirklich erstaunlich. Bist du doch? Nee. Ich werde gerade zum Alkohol trinken hier genötigt. Mal schauen, ob es klappt. Ja, vielleicht mach doch mal eins auf. Genau. Also wenn aus nostalgischer Sicht würde ich sagen, trifft mich am meisten Prince. Aus künstlerischer Sicht, was so das Gesamtwerk betrifft, David Bowie. Hm. Und wo ich sage, schade, dass der jetzt nichts mehr veröffentlichen kann. Nee, nicht wirklich. Also. Gut. Gab es überhaupt, wenn du so überhaupt generell zurückgehst, also Prominente, wo dich ein Tod sozusagen echt so erschüttert hat? Also Kurt Cobain. Ja? Das war so eine Phase, weil da war ich sowohl musikalisch wie auch so von der Denke her in diesem ganzen Generation X Grunge sonst was gefangen und der war auch das Bizarre, dass das ja da schon so in der Luft lag. Es war ja einen Monat vorher schon, wo er in Rom, wo er eingeliefert wurde und so und wo es dann auch schon die Gerüchte gab, dass er tot ist und so und das ist ja dann auch mehr so durchgesickert damals. Videotext stand sowas überhaupt nicht drin und das hat mich nur jemand angerufen und gesagt, Kurt Cobain ist tot. Und ich, ja, mal abwarten. Und dann, ja, wie jetzt abwarten? Es gibt kein Internet. Auf heute oder so kommt es nicht dran. Und man muss ja dann tatsächlich warten, bis auf MTV diese berühmte Sendung mit Kurt Loder war es, glaube ich, der das dann verkündet hat. Also, wo ich da recht geben muss, war tatsächlich... Es gibt, glaube ich, ich weiß nicht, ob du im deutschen Sprachraum aussiehst, aber ich kenne es aus England. Da sagt man, wo warst du, als John F. Kennedy erschossen wurde? Und ich habe tatsächlich, ich weiß heute noch, wo ich war, als ich Kurt Cobain tot mitbekommen habe. Ich war in Österreich, so Wochen im Urlaub und so nachts heimgekommen. Und ich habe dann, Viva lief damals noch, habe dann halt Viva so nachts ganz klassisch angemacht. Und dann lief unten so Laufband, wie halt jetzt heutzutage bei NTV immer die Börsentexte. Und dann kam irgendwie, Kurt Cobain hat sich erschossen, Selbstmord und so. Ja. Also das war tatsächlich... kann ich mich an wenig Sachen erinnern, wo halt sowas passiert ist, dass ich weiß, was ich gemacht habe, als ich das zuerst mal genau, so geht es mir eben auch. Ja. Also ich weiß auch noch genau, wo ich war, wer mich angerufen hat und wie ich dann so versucht habe, da irgendwas drüber rauszufinden. Also für mich waren, glaube ich, die zwei Prominenten, oder vielleicht in der Zwischenzeit vielleicht dann drei, aber war Stanley Kubrick, der war ja damals kurz vor dem Release von Eyes Wide Shut, das war wirklich auch so, eigentlich überhaupt nicht damit gerechnet gehabt, obwohl der jetzt auch nicht so jung war, weil er 60 plus wahrscheinlich. Und Joe Strummer, der mit das dachte ich mir. 49 oder was, oder 50, also 50 war, glaube ich. Sehr jung, an einem Herzinfarkt war es dann, glaube ich, wo eben auch nicht wie jetzt bei manch anderen Künstlern, wo man sagt, okay, waren wahrscheinlich auch viel Drogen und so, früher, später passiert es dann mal, sondern war, glaube ich, bei Joe Strummer zu dem Zeitpunkt auch völlig unerwartet, weil er gerade so eine Renaissance hatte, wieder, glaube ich, auch Spaß hatte am Musik machen. Ich hatte den kurz davor, dann ein Jahr davor, in New York gesehen, also Mescaleros gespielt hat, was einfach total toll war, ihn als Frontmann zu sehen und was er für eine Art von Bühnenpersönlichkeit war. Und du hast ja so wirklich gemerkt, wie er auflebt und so ein bisschen auch diese Punk-Schuld, was man da immer so, diese Guiltiness, die da mitschleppt, wenn jemand erfolgreich wird, da einfach so einen Frieden mit sich selber gemacht hat. Und das war zum Beispiel kam völlig auch nicht. Und das Dritte war tatsächlich Lou Reed, als der jetzt auch ein Alter wie jetzt in einer Krone, okay, passiert halt irgendwann mal. Und da war jetzt auch nicht so, dass man sagt, obwohl ich finde, dass Lou Reed, jetzt fällt mir auf, Trainspotting kürzlich wieder gesehen, und 1996 schon genau so einen Dialog gab zwischen Renton und Sick Boy, wo nämlich Sick Boy sagt, ja, aber hör doch ganz ehrlich, nicht mal Lou Reed hat Solo, dann wirklich sind die Solo-Alben noch gut. Und Renton sagt, ja, aber das sind schon noch einige gute Songs da. Und dann so ist es halt. Also es gibt... Ich finde auch Solo hat Lou Reed noch viele gute Sachen, auf jeden Fall. Selbst in den 90ern noch. Aber klar, ist jetzt so, ist nicht so, dass man jetzt sehnsüchtig darauf wartet, auf das nächste Lou Reed-Album. Also, ja. Ja. Okay, jetzt aber endgültig Ende des Musikblogs. Genau, in 2,5 Stunden werden. ja. Gehen wir doch mal zum Film, würde ich sagen. Okay, ich bin dabei. Weil das Gute ist, beim Film ist es nicht so, da mache ich nicht Jahrescharts, wo ich nur die besten mache, sondern beim Film ranke ich wirklich jeden Film, den ich in dem Jahr gesehen habe, von den aktuellen Filmen. Das heißt, ich werde jetzt gleich meine 94-teilige Jahresbestenliste hochzählen. Nee, sondern was das Gute ist, es fällt mir bei Filmen viel einfacher zu sagen, dass ein Film wirklich auch schlecht ist. Weil ich finde, da vielleicht siehst du es anders, aber im Gegensatz zu Musik, finde ich, dass Musik, was wir vielleicht auch viel entwertet, was wir jetzt 2 Stunden gesagt haben, aber ist halt viel wirklich auch einfach subjektiver Geschmack, kann man nicht wegdiskutieren. Bei Texten ist es vielleicht nochmal anders, aber bei wirklich der Musik an sich ist schon viel, was es gibt ja auch total komplexe und gut gemachte Musik, die man trotzdem irgendwie scheiße findet oder man nichts mit anfangen kann. Bei Filmen dagegen finde ich es sehr viel Handwerk einfach grundsätzlich mit drin und du kannst auch bei Filmen einfach ganz klar sagen, wo ein Film kaputt geht oder wo ein Film was schlecht macht, wo einfach das Drehbuch Schwachsinn ist, also wir hatten mal Indiana Jones und Exkurs, wo wo man sagt, wird wirklich an jeder Abzweigung in dieses Drehbuch einen noch größeren Schwachsinn Abzweigung, bis zu schlechte Schauspielleistungen, die man wirklich auch handwerklich dann schlecht finden kann, oder dummes Ende oder solche Sachen oder Konzession an den Mainstream. Also wirklich bei Filmen. Oder kein schönes Ende. Ja, kein schönes Ende, ja. Wie manche dann auch sagen, der eigentlich ganz gut, aber das Ende hat mir nicht gefallen, weil war kein Ende. Ja, da stimme ich schon zum Teil zu, aber also gerade über das Film schauen und die Filmwahrnehmung mache ich mir sehr viel Gedanken in den letzten Jahren, weil ich seit, lustigerweise war Django Unchained so der Punkt für mich, wo ich aus dem Kino raus bin und gesagt habe, das war mal wieder ein perfekter Film oder das ist der Grund, warum ich ins Kino gehe oder warum ich Filme anschaue. Und seitdem schaue ich Filme irgendwie anders. Also ich habe mir so theoretische Sachen durchgelesen über Filme an und für sich, über Filmgeschichte viel angeguckt, so diese zehnteilige Serie von Scorsese, gut, dass du sagst, ich wollte gerade sagen, von irgendeinem bekannten Regisseur, ganz schön peinlich. Und ich würde sagen, ich sehe Filme heute anders als vor 10 Jahren, vor allen Dingen aber anders als vor 25 Jahren. Das wäre es auf jeden Fall. Vor 25 Jahren habe ich auch ganz anders. Also für mich war, glaube ich, immer Anspruch, bis ich vielleicht 30 war oder so, oder vielleicht sogar noch länger, dass ich sage, der Film muss mich, ich muss rauskommen, der Film muss mich umhauen irgendwo auf optische Art und Weise und er muss vielleicht nicht was über mein Leben aussagen, aber irgendeine Aussage muss da sein, genau. Und es muss auch relativ objektiv nachzuvollziehen sein, was der Film ausdrücken will. Und das sehe ich heute vielleicht nicht mehr ganz so extrem, als jetzt gerade, wenn wir so in den Arthouse-Bereich gehen. Hast du den Nachtmarkt gesehen? Habe ich gesehen, ja. Hast du gesehen? Das ist zum Beispiel so ein Film, wo man, ist er hoch bei dir? Weil bei mir ist er eher bei den schlechten Filmen gelandet, was mir relativ leid tut. Er ist bei mir, glaube ich, so im Durchschnitt gelandet. Ich finde aber, dass da vieles gut an dem Film ist. Er macht vielleicht nicht so viel Spaß zum Anschauen, aber ich finde da viele Punkte, die ich einfach trotzdem gut finde an dem Film. Und das ist so ein Film, den kann man sich oberflächlich... gut, da ist natürlich das Problem, dass so ein übersinnliches Element drin ist. Ne? Das macht es aber schon ein bisschen schwierig. Das, existiert dieses Element wirklich? Ist es nur eine Wahnvorstellung von der Hauptdarstellerin? Und wenn es nur eine Wahnvorstellung ist, was bedeutet das denn? Also ich habe mir neulich einen Podcast drüber angehört, der war nicht so besonders gut, aber wie die da versucht haben, den Film zu entschlüsseln, das fand ich interessant. Also zum Beispiel hatte sie eine Schwangerschaft und abgetrieben und der Nachtmahl ist jetzt so ein Symbol, was echt an keiner Stelle für mich oder wenn ich den Film oberflächlich anschaue, auch nur angedeutet wird. Aber klar, kann man so sehen. Also aber das ist bei mir in der oberen Hälfte. Okay. Aber das ist halt eine Herangehensweise, die ich vor x Jahren nicht gewählt hätte für einen Film. Ja, also widerspricht ja aber eigentlich auch gar nicht so sehr dem, was ich vorher gesagt habe, weil dass du bei Filmen doch stärker, dass man da stärker weggeht vom puren Geschmacksurteil, was leider bei Musik, glaube ich, häufiger einfach durchschaut. Ja, kann man nicht drüber reden, weil es ein 2017er Film ist, aber hatte ich bei La La Land kürzlich, da saß ich so drin und habe dann mittendrin nur so gedacht, Mensch, der ist schon richtig gut, oder? Das ist jetzt ein 8-Punkte-Film. Und es war vielleicht so 2/3 vom Film. Und da dachte ich, okay, gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Es kommt ein scheiß Ende in irgendeiner Hinsicht. Dann kriegt er von mir 7 Punkte. Oder es bleibt so, dann kriegt er 8. Oder es passiert jetzt wirklich noch was Gutes. Es passiert noch ein versöhnlicher Schluss und so weiter. Und dann kam noch diese Casting-Szene mit ihr, wo sie dann auch tatsächlich genommen wird, was so der Höhepunkt des Films für mich ist. Und dann kam auch der Schluss nochmal mit der Reprise, was ich sehr, wieder so eine Hommage ans Kino fand. Und deswegen sage ich, Mensch, 9-Punkte-Film, sehr gut. Aber ich sage halt auch, ich sage nicht, hat mir das jetzt nur gefallen oder hat es aus meinem Herzen gesprochen, weil ich bin ja eigentlich auch Schauspielerin und möchte nach Hollywood und gleichzeitig aber Jazzmusiker werden. Oder sage ich, okay, das ist jetzt eine Anspielung auf den und den Film und das ist ziemlich gut gemacht. Und die letzte Szene ist ja eigentlich ein Spiegelbild von der Handlung vorher und das ist auch sehr gut. Und ne, gehe ich so analytisch ran oder sage ich einfach aus dem Bauch. Also ich meine, idealerweise sollten wir natürlich beides haben. Aber ich finde, La La Land ist jetzt tatsächlich ein guter Exkurs dafür, weil ich finde, an La La Land kann man das ganz gut aufziehen. Vorweggeschickt, dass ich Musicals hasse. Also wirklich jeder normale Mensch hasst Musicals. Und ich auch dazu noch mit Damien Chazelle, dem Regisseur, ein Grundproblem habe, dass da ein Kultursnobismus immer durchschlägt. Jazz ist das Einzige, was zählt, alles andere ist ein Quatschding. Und es ist ja gar kein Jazz, dann letzten Endes. Ne? Und es gibt so am Anfang auch so eine Szene, da hat mir wirklich so fuchtig gemacht, wo der Ryan Gosling halt so 80-Songs, dieses, was er, I Ran von A Flock of Seagulls. Flock of Seagulls ist genau richtig. Und, und der wird dann halt so richtig wie wenn er jetzt hier die Jersey gespielt hätte. Also, ja, und das ist nicht so. Ja. Das ist ein wahnsinnig guter 80er Pop-Song. Und deswegen, der macht mich dann wuchtig, ja. Muss aber sagen, also auf einer handwerklichen Ebene ist das Ding einfach super gut gemacht. Also die Kamerafahrten, diese ganze Farben, die Bilder, ne? Die Bilder, die haben wir wieder dieses Every Frame a Painting. Ja. Das stimmt selten so das sehr. Das muss man einfach sagen, das ist super gemacht. Und was dann, und wo es dann schon wieder in so eine Meta-Ebene geht, was eben auch toll ist, ist, da muss ich jetzt sagen, das wiederum ist, was man Chazelle zugute halten muss. Es ist eben nicht, also vor allem Emma Stone, Ryan Gosling, finde ich, macht das sowieso auch sehr, sehr professionell, abgesehen davon, dass es eben super gut macht. Aber Emma Stone ist ja zum Beispiel weder eine gute Sängerin noch eine gute Tänzerin, wo Gosling durchaus begabter Tänzer ist. Das heißt, er besetzt da jetzt für ein Musical auch jetzt niemanden, der halt hier jetzt wirklich diese Fred Astaire und wie heißt sie? Ginger Rogers. Ginger Rogers, also wirklich so eins zu eins machen würde, sondern da sind schon Brüche drin. Das ist schon ein Postmodernes eines Musicals, das merkt man schon. Und es ist auch gar nicht so viel Musical, wie man am Anfang fürchtet, genau, in der Anfangssequenz. Es ist dann auch viel, viel Low-Key-Musical. Also selbst die Musical-Szenen, die jetzt in der Sternwarte, wo sie in die Sterne hochtanzen, was ja so ein klassisches Musical-Element ist, aber es ist kein Bombast-Musical, sondern es ist irgendwo reduziert. Und wenn ich mir überlege, dass vor 10 Jahren vielleicht Chicago das letzte Musical war, das irgendwie große Wein hatte, was ein Scheißfilm ist. Also im besten Fall ist er halt irgendwie unterhaltsam, aber dass so ein Film irgendwie der große Abräumer in Preisen wird, also sorry mal, also irgendwie nichts da drin, was da irgendwie gut ist, irgendwie oder bemerkenswert ist zumindest. Während La La Land ist einfach bemerkenswert auf vier Ebene. Und also deswegen kann ich den auf so einer neutralen, also theoretischen Ebene schon sagen, guter Film. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, das letzte Drittel hatte dann so einen emotionalen Punch für mich auch mal. Auch diese Reprise, die du angesprochen hast, die ist einfach toll, weil das so innerhalb von so ganz verdichteten, lang dauert die, 8 Minuten vielleicht, nochmal so wie so einen zweiten Film erzählt, genau. Und eine alternative Welt, die halt auch möglich gewesen wäre, was ich auch einen ganz interessanten Gedankengang finde. Und spätestens da muss ich sagen, okay, das ist einfach auch mit so ein bisschen Widerstreben gegen das Genre, gegen Chazelle als Typ, einfach ein guter Film, wo man einfach nicht sagen kann, dass das kein guter Film ist. Also das macht einfach keinen Sinn, bei dem Film zu sagen, der ist nicht gut, weil der einfach objektiv gesehen ein guter Film ist. Kann man jetzt sagen, kann ich vielleicht nicht so mit viel anfangen, aber man muss trotzdem sagen, der ist aber trotzdem einfach gut gemacht. So. Deswegen, ja. Genau so ist es. Ich habe vor kurzem bei der Rogue One-Sichtung habe ich mir danach den Luxus gegönnt und mir von 7 oder 8 verschiedenen Podcasts die Rezension runtergeladen. Habe quasi 15 Stunden oder so mit immer wieder gleichen Rogue One-Besprechung verbracht, was aber den Vorteil hatte, dass ich danach die Podcasts relativ gut einschätzen konnte. Also wie gehen die daran? Ne? Also wie beurteile ich so einen Film? Wieder zurück zur La La Land, die Szene im Observatorium, die ja schon super ist, weil sie schauen vorher den James Dean-Film an, Szene mit dem Observatorium, Film reißt, dann fahren sie halt hoch zum Also das sind so Sachen, das sind Kleinigkeiten, aber das habe ich gesehen und dachte so, super, Wahnsinn. Sie singen und tanzen da, was ja eh schon ein bisschen unnatürlich ist, aber dann steigt sie so hoch und fliegt durch die Luft. Ähnlich wie Birdman am Ende. Mhm. Er fliegt da aus dem Fenster raus. Das kann ich natürlich, also ich kenne genug Leute, die an der Stelle sagen, na das ist ja blöd, wieso können die jetzt fliegen? Ja. Und im selben Moment ist für die der Film nicht mehr 7 Punkte, sondern 2 Punkte wert. Na, so, das mache ich ja nicht, aber das kann man natürlich auch. Du kannst demjenigen dann schon absprechen. Naja, das würde halt. Dass er sich damit beschäftigen will. Ich meine, also wenn man jetzt mal auf eine andere Ebene sieht, also ich verstehe schon auch, dass man sagt, wenn ein Film die Realität verbiegt, dann mag ich das nicht, weil er vorgibt, er erzählt. Das hängt aber davon ab, was ist die Prämisse vom Film. Ich finde zum Beispiel, nehmen wir mal Oliver Stone, JFK, eigentlich ein guter Film, aber finde ich erheblich problematischer, dass da eine zentrale Figur, die den Plot eigentlich voranbringt, halt erfunden ist. Wenn du ansonsten halt so tust, als würdest du jetzt hier was stark einfach nacherzählen. Wenn ein Film an sich klar macht, also wenn dir als Zuschauer klar ist, das ist hier ein Riff auf eine existierte Sache. Aber wir sind hier keine Dokumentation und selbst bei der Dokumentation können wir Werner Herzog mal einladen. Wollte ich gerade sagen, was ist, Dokumentation wenn, 1 zu 1 irgendwie sein. Was ist, wenn der Werner Herzog ein Zitat an den Anfang von Film stellt, das nicht existiert? Ja. Also ich finde es auch überragend grandios. Als ich das gelesen habe in der Wikipedia, habe ich es nicht geglaubt. Ja. und deswegen sage ich, hängt immer ein bisschen davon ab, was ist sozusagen die Prämisse vom Film. Aber im Normalfall würde ich nämlich eigentlich auch dazu tendieren, liebe Leute, ihr seid ja erwachsene Menschen. Es ist ein Spielfilm und was ihr seht, ist eh eine Fiktion. Das heißt, selbst wenn es nah dran ist an der Realität, bleibt es trotzdem eine Fiktion und trotzdem ist es nicht 1:1. Und man könnte dann noch weitergehen und dann sind wir bei Kurosawa und Rashomon, dass man sagt, jede Erinnerung ist eine andere Erinnerung. Das heißt, die Realität ist eh nicht. Es gibt keine Realität in der klassischen Sinn, dass du sagst, die Realität, die du denkst, erlebt zu haben, ist die Realität, die ich denke, erlebt zu haben, sondern das ist eh schon mal eine unterschiedliche Realität, die wir erlebt haben. Und vor allem, wie das auf die Leute vor 65 Jahren gewirkt haben muss, wenn am Schluss dann eben nicht kommt, oh, und jetzt kommt übrigens, was wirklich passiert ist, sondern nee, such das aus. Für die vier Realitäten, die halt jeder erlebt hat, das war ein langer Exkurs. Das war ein sehr langer Exkurs. Ich führe noch ein bisschen weiter aus. Ich habe nämlich bei der Gelegenheit dann mit diesen Rogue One-Sichtungen habe ich einen neuen Filmpodcast entdeckt. Long Take heißt der. Hervorragend. Einer der macht, ein Deutscher, und einer derjenigen, der den hauptsächlich macht, ist ein unfassbar kritisch-analytischer Typ, der auch ganz genau sagt, wie es ausschaut. Der Filme extrem lobt, aber auch schön offenlegt, was er schlecht findet. Er hat dann auch, hat auch Kommentare vorgelesen, also kriegt halt so Kommentare, dass es so arrogant wirkt und so. Das stimmt schon, aber das hat halt alles Hand und Fuß, was er sagt. Und dummerweise habe ich mal von dem jetzt den La La Land Podcast durchgehört und die haben den ziemlich zerlegt. Okay, halt eben so Sachen wie die Musical-Nummern, die sind nicht nur überflüssig, sondern sie sind auch nicht besonders gut als Musical-Nummern. Ja. Es sind keine besonders guten Songs, sie tragen nicht so besonders zur Geschichte bei und selbst die guten Songs wie City of Stars und so, oder diese Melodie, die der Ryan Gosling Charakter immer spielt, die werden halt so oft wiederholt, dass sie sich einfach festsetzen bei dir. Oder auch eben, was du schon sagst, das Elitäre. Ne? Einerseits ist er so der Typ, der gerne Jazz spielen würde, aber er spielt ja im ganzen Film keinen Jazz. Er spielt ja diese eine Melodie, die alles ist, aber nicht Jazz. Ja. Und auch was der, wie heißt der John Legend Charakter da spielt, als sie da gemeinsam auf Tour sind und super, es sollte eigentlich kein La La Land Podcast werden, aber egal. Und er steht dann auf der Bühne und sie steht dann unten im Publikum und ist total entsetzt, dass den Leuten das gefällt. Also das ist einfach absurd, wo sie vorher noch sagt, sie steht nicht auf Jazz. Also sie hat wahrscheinlich eher so einen normalen Musikgeschmack. Also da würde ich, da bin ich dabei, weil das finde ich tatsächlich auch. Das ist einfach uneben, das ist nicht schlüssig, ist nicht konsistent in der Geschichte an sich, weil das ist für mich übrigens auch nochmal vom Handwerklichen war. Ich kann immer akzeptieren, wenn ein Film Regeln in seiner Welt aufstellt, logisch, und die dann macht. Sonst kann man sich keinen Fantasy-Film oder Science-Fiction-Film anschauen. Ich bin halt generell wahrscheinlich eher jetzt in der Realität verhaftet, also wenn ich jetzt mal Horrorfilme anschaue, alles, was irgendwie realer Horror ist, komme ich halt einfach, das ist halt für mich einfach erschreckender als Dämonen oder Geister, weil die einfach nicht dran glauben, dann ist bei mir immer so ein bisschen ein Problem, da mitgehen zu können. Aber ansonsten, ich kann also, wenn das halt in dem Filmlogik durchgehalten wird, finde ich gut. Und wenn aber ein Film seine eigene Konsistenz, also seine eigenen Regeln bricht, da ist bei mir einfach mal aus. Und deswegen kann ich das ein bisschen verstehen, die Kritik, weil ich finde die tatsächlich auch, die ist schlammig. Also das funktioniert, das passt einfach alles nicht so zusammen. Ich habe auch nie ganz verstanden, ist das jetzt, also kritisiert er jetzt eigentlich diese John Legend-Sache oder sagt er, das ist irgendwie dann doch ganz okay, weil es gibt doch mal so eine Rede von John Legend, wo er sagt, ja, also ist doch... Du musst die jungen Leute für Jazz begeistern. Und das Jazz, also, so wie man jetzt sagen würde, wenn man das jetzt mal auf uns umrennen würde, auf Punk, wenn du immer nur den 1976er Punk spielen würdest, wärst du genau in der Johnny Rotten Critic, nämlich, weil dann wärst du nämlich einfach in der Punk-Armee und dann hättest du ein bisschen Müll-Punk, weil du genau dasselbe machst wie alle anderen. Und das ist ja eigentlich auch das, was John Legend sagt, die Jazz-Leute, die in den 40ern, 50ern angetreten sind, die haben ja nicht... Wenn du genau das spielst, was die vor 60, 70 Jahren gespielt haben, dann bist du eben nicht irgendwie true zu der Attitüde, sondern nur true zu dem Sound. Und das ist ja dann eigentlich wieder was der so aufhebt. Aber ich finde, das ist nicht ausgearbeiteten Art, dass das gut ist. Das würde ich sagen, verstehe ich. Die Kritik verstehe ich absolut. Aber, und ich denke auch in der Phase, er ist doch eigentlich nicht unglücklich, dass er in der Band spielen darf, oder? Es gibt ja so Szenen, wo er die Pressefotos machen muss. Klar, das ist blöd. Aber so an und für sich hat er sich doch damit ganz gut arrangiert. Und er hat sich doch nicht gezwungen, nur damit sie ein gutes Leben führen kann. Oder so. Ich denke halt, also wenn ich es positiv interpretieren will, wäre das, dass er anfängt, tatsächlich aus finanziellen Gründen, ja, und dann sich dem sozusagen in den Ruhm verfällt und sozusagen ihm mehr oder weniger der Ruhm, der damit eingeht, praktisch den Beruf über die Beziehung stellt. Und sie gleiches ja dann auch macht, oder beide eigentlich das zusammen dann entschließen, sich den Beruf über den Ruhm zu stellen, wo sie dann in Paris drehen muss und dadurch praktisch sich, also wenn ich so eine Endinterpretation von La La Land hätte, wäre das das Leben, das sie lieben. Erleben sie deswegen, weil sie sich entschlossen haben, Beruf über Leben zu stellen. Und die Alternative, wo man eine Reprise sieht, wäre, was wäre passiert, wenn ihr die Liebe über den Beruf gestellt hätte, dann wäre das euer Leben gewesen. Und diese Wehmut, die rauskommt, wäre dann so ein bisschen die Bottomline zu sagen, dein Leben, das du hast, ist scheinbar okay, also es ist kein unglückliches Leben. Genau, das wollte ich gerade sagen. Finde ich auch ganz gut, dass es eben nicht diese riesige Fallhöhe ist, aber du wirst immer dieses nagende Bedürfnis haben, was hätte ich für ein Leben haben können, hätte ich damals eben nicht im Beruf das Leben gestellt. Ich glaube, das ist so ein bisschen die, würde ich sagen, so die Essenz, die in La La Land am Schluss drin steckt. Ja. Aber, ja. Okay. Wie sind wir da gelandet? Was haben die handwerkliche Filme? Ja, genau. So. Die quasi die objektive Beurteilung von Filmen. Ich meine, vielleicht kommen wir irgendwo an den Punkt, wo ich 3 Punkte gebe. Hätte ich so einen Film und du wahrscheinlich den Film in einen Top 10 hast. Okay, dann lass uns mal anschauen. Was wollen wir denn, wie wollen wir denn vorgehen? Ich habe ein wenig eine Sonderregel. Ich habe 2 Dokumentationen nicht ins normale Ranking aufgeführt. So ähnlich wie mit meinen Songs, die ich nicht doppeln wollte. Und zwar ist das der Oasis-Film Supersonic. Würde normalerweise 8 Punkte von mir bekommen und damit unter den Top 5 bei mir landen. Und lo and behold, die Internet-Dokumentation, Mockumentary, wie man es nimmt, von Werner Herzog. Den habe ich nicht gesehen, aber Oasis habe ich gesehen, mehr bei mir tatsächlich auch mit drin. Also okay, gut. Dann reden wir dann drüber. Okay. Ach nee, du hast ihn auch nicht. Ich hab ihn drin. Du hast ihn drin, okay. Ich will jetzt gerade, ob ich ihn rausnehmen will, aber... Ich habe 13 gute Filme und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 schlechte Filme. Also ich habe in dem Sinn dann 22 plus die 2 Dokumentationen 24 Filme, während du 94 hast im letzten Jahr. Ich habe 3 Filme leider nicht gesehen, die eventuell Chancen hätten reinzukommen. Das ist Snowden, Zootopia und Nocturnal Animals. Weil die entweder zu spät angelaufen sind. Also 2 davon habe ich gesehen, die kommen dann auch teilweise. Okay, und dann kommt noch dazu bei mir, dass ich keine Festivals schaue oder dergleichen. Das heißt, meine Filme sind tatsächlich alle Kinostart Deutschland 2016. Aber das müssen wir nicht enger sehen. Okay, dann fange ich mal, also da die Oasis-Doku bei mir auf 10 kommen würde, dann machen wir die als Festivals und dann habe ich dann einen anderen, dann habe ich 10 Spielfilme auch. Ich dann nachher. Also Platz 10, Oasis, Supersonic, haben wir ja schon mal lange drüber gesprochen, deswegen müssen wir auch gar nicht so tief an. Was man aber, glaube ich, mitgeben kann nochmal, das funktioniert aus 2 Gründen, schon mal deswegen auch vielleicht für normale Leute, die jetzt nicht Oasis-Fans sind, weil einfach Liam und Noel einfach lustig sind, da kann man nicht anders sagen, also einfach gute Interviewpartner oder gute Szenen bieten und B, weil der Film einfach schafft, nicht eine Doku nur über Oasis zu sein, sondern über das Phänomen, was Musik in den 90ern noch bedeuten konnte. Auf jeden Fall. Mir stören ein bisschen die Animationsszenen teilweise, aber das kann man halt verzeihen, wenn zu wenig Filmmaterial da ist. Und im Großen und Ganzen ist es ja erstaunlich, wie viel Prä-Room-Material da ist. Also. Ja. So, mein erster Spielfilm wäre dann nach der Rechnung The Witch. Ein Horrorfilm, der, glaube ich, ein bisschen drunter gelitten hat, dass man versucht hat, ihn groß zu vermarkten, weil der ein absoluter Arthouse-Horror ist, also der wirklich strengste, also der fast, ich weiß nicht, wie die Ratio heißt, aber fast schon altes Fernsehen, also fast schon quadratisch gefilmt. 4:3 meinst du? Genau, 4:3, richtig. Die Sprache, wenn man es im Original hört, ich habe es Fantasy-Film das gesehen, deswegen mit Untertitel, Gott sei Dank. Ja, ist sicher unverständlich. Ich könnte es nicht anhören, weil das irgendwie so ein weiß ich nicht, wie man Shakespeare-Ding im Original liest, sondern du hörst das also wirklich nicht, also extrem, es passiert auch lang nichts. Die Auflösung ist trotzdem schon am Anfang drin, das ist deshalb, also wollen wir nicht spoilern, aber... Im Gegensatz zu La La Land, der gerade erst angelaufen ist. Jedenfalls, ich fand den gut. Wenn ich den irgendwie zusammenfassen würde, hätte ich fast den Eindruck, als hätte sich Werner Herzog der Kaspar Hauser Phase an einem Horrorfilm versucht mit einem Ligeti-Soundtrack. Ich kann aber auch verstehen, wenn nicht war. Ja, das ist genau der Film. Bei mir 3 Punkte, also eigentlich die schlechteste Wertung, die ich in dem Jahr vergeben habe. Unter anderem wegen des Schlusses, der meiner Meinung nach in eine völlig falsche Richtung geht, als ich vorher erwartet habe. Mhm. Also kein schönes Ende sozusagen. Ja. Aber das mit Ligeti, hast recht, das ist vielleicht einer der wenigen guten Punkte, dass der Soundtrack da so stark dran angelegt ist, weil den mag ich ja sehr seit diesem 2001 Opening. Ja. Meine 10 ist Rogue One, A Star Wars Story. Habe ich wie Star Wars 7 im Jahr zuvor in der Mitternachtspremiere gesehen und bin da fast eingeschlafen. Und zwar nicht am Anfang, sondern wirklich in der Schlussphase, wo dieser endlos langgezogene Kampf ist. Und allein das ist irgendwie kein gutes Zeichen. Mhm. Also der hat mich einfach insgesamt nicht so gepackt. Und wir leben da jetzt über einen guten Film oder nicht bei dir? Oder noch nicht? Naja, es ist Platz 10, 6 Punkte bei mir. Bei mir drei, Platz 53, irgendwo zwischen 5 und 6 Punkte. Wo ist denn der 7er bei dir im Vergleich gelandet? Den fand ich besser, der war bei mir, glaube ich, damals so um Platz 30. Und das sind wir, glaube ich, die absolute Ausnahme, weil die echten Star Wars Nerds, die waren alle total enttäuscht vom 7er, weil er angeblich nur ein Aufguss vom 4er ist. Das verstehe ich. Das Argument verstehe ich auch, aber man muss ja auch die Art und Weise sehen. Und Rogue One würde den Mythos irgendwie so erweitern. Aber ich finde, da waren genau die Kritikpunkte drin. Da waren wieder Cameo-Auftritte von irgendwelchen alten Figuren. Also am schlimmsten fand ich die beiden Figuren aus der Mos Eisley Bar, die da zufällig in der Stadt waren, die kurz drauf in die Luft gejagt wird. Keine Ahnung, wie sie da dann weggekommen sind, um im Star Wars 4 in der Kantine auftauchen zu können. Aber auch die ganze Vermarktung, so von wegen A Star Wars Story. Das ist jetzt völlig außerhalb von der Saga. Ja, nein, und im Endeffekt ist es 5 Minuten vor Teil 4. Also Punkt 3.5 ist es ja eigentlich. Ja, also was mich an dem Film gestört hat, kann ich wirklich ganz klar sagen, mich hat keine der Figuren in irgendeiner Art interessiert und deswegen war mir auch völlig wurscht, ob die sterben oder nicht. Also wirklich, du hattest, wenn man jetzt mal klar, die alten Star Wars, Han Solo und sowas vor allem, aber was, ich meine, am Schluss hat immer gedacht, selbst der nervige Roboter, also der große Roboter, der war ja fast noch derjenige, der am meisten Charakter von diesen ganzen Figuren hat. Ja. Und das war schon der Unterschied zum Siebener, dass die Frauenfigur im Siebener gut war und die jetzt völlig belanglos. Also und dieser Han Solo-Verschnitt, der jetzt da, fand ich auch, das war mein Hauptproblem. Und dann muss ich auch wirklich sagen, also die Geschichte vom Todesstern ist jetzt wirklich aus. Wir kennen sie halt auch. Ich muss mehr hören. Jedes Mal die gleiche Sache. Also das ist, wieder erzählt irgendwas anderes im Star Wars-Universum, aber nicht mehr den Todesstern. Ja. So ist es. Also beim Siebener, auch wenn es extrem plakativ war, aber ich fand es einfach wahnsinnig gut, dass eine Frau die Hauptrolle spielt und der zweite Hauptcharakter ein Schwarzer ist. Weil das einfach für die Kinder, die jetzt mit den Spielsachen spielen und so, das ist einfach ein gutes Zeichen. Und sie war ja, also vor allem sie, finde ich, sehr gut, sehr starker Charakter. Also, ja, das war einfach gut geschriebener Charakter. Eben nicht die Damsel in Distress, sondern eine Identifikationsfigur. Ja. Sehe ich genauso. Ich fand übrigens die CGI-Animation von Grand Moff Tarkin, also Peter Cushing, bei weitem nicht so schlimm wie offenbar alle anderen Leute. Ich fand es sehr angenehm, dass er auch die Figur wiederbelebt hat. Ich fand im Gegensatz dazu Darth Vader viel zu präsent in dem Film. Ich hätte mir da gewünscht, dass der maximal mal kurz gezeigt wird, aber nicht so vorkommt. Und in der letzten Szene, können wir ja ruhig spoilern jetzt, als er versucht, diesen Chip zu bekommen, das war einfach nur absolut lächerlich, weil er mäht da alles nieder, anstatt mit der Macht einfach mal die Luke zu schließen. Ich meine, gleich sind wir wieder in dem Moment, das ist ja nur ein Film oder so. Naja, aber das ist genau der Punkt, den ich vorher sagte. Ja. Wenn ich Regeln aufstelle, dass er das kann, und vor allem vorher, selbst in dem Film zeigt er ja so mal so Momente, dann sage ich, ja, aber da macht es keinen Sinn. In dem Kosmos des Films macht es keinen Sinn und das ist das Ärgerliche. Ja. Also ich hoffe einfach, wenn der nächste Standalone Star Wars Story Film kommt in 2 Jahren, dass das völlig losgelöst ist. Oder es soll ja, glaube ich, ein Han Solo Film werden, dass der dann vielleicht 20 Jahre vorher spielt oder 10 Jahre vorher wenigstens. Ja, bei mir auf 9, The Invitation, nicht gesehen. Ist eines meiner liebsten Genre-Bezeichnungen, nämlich Mumblecore. Ah, okay. Ein Subgenre von Mumblecore. Denn Mumblecore sind ja die Filme, die so in den letzten 15 Jahren absolut DIY, meistens so Beziehungen, 30-Jährige, die nicht so wissen, wohin mit dem Leben und einfach viel reden. Und was total unattraktiv klingt, aber wenn das Drehbuch gut ist, halt sowas ist vielleicht wie Woody Allen. Wollte ich gerade sagen, nannte man früher Woody Allen. Ja, genau. Und Mumblecore ist, finde ich, eine total absurde Seitending, weil offensichtlich die ganzen jungen Regisseure, die da zusammenhängen, irgendwie so ein Faible für Horrorfilme haben. Mhm. Und es gibt so eine Art Szene, auch Your Next zum Beispiel von Adam Wingard war sowas, oder Cheap Thrills aus dieser Szene, wo Ty West-Filme auch so, ich glaube, den mochtest du auch nicht so, aber finde ich gut. Aber jedenfalls, das sind Filme, die stark auf Dialoge bauen, die kaum Special Effects haben oder gar keine, und so eine bedrohliche Stimmung nach und nach aufbauen und manchmal auch ziemlich blutig werden. Und Invitation ist eine Geschichte, einfach so eine Einladung zum Essen in L.A., macht viele L.A.-Klischees so auch bewusst mit, glaube ich, um die ein bisschen so vorzuführen. Und dann gibt es so ganz langsam so einen Dreh in irgendwas ist hier komisch an diesem Essen. Und jetzt ohne irgendwie viel zu erzählen, geht es so in so eine Sektenrichtung und endet auch irgendwie überraschend und krass. Und man denkt so, oh, das war jetzt ein Film, der einen wirklich von der Seite erwischt hat, wo man überhaupt nicht erwartet hat, wie der sich entwickelt. Das fand ich einen sehr minimalistischen, guten Film, wo man sieht, du brauchst kein Geld, du brauchst keine Special Effects, um einfach Spannung zu erzeugen. Und das großes Respekt dafür. Okay. Habe ich nicht gesehen, aber... Und jetzt werden wir meine übliche Bret Easton Ellis Erwähnung. Bret Easton Ellis hat den auch als einen seiner Lieblingsfilme des Jahres erwähnt. Okay. Bei mir ist auf Platz 9 Everybody Wants Some von Richard Linklater. So eine halbe Fortsetzung von Dazed and Confused, also wir sind jetzt nicht mehr in den 70ern, sondern Anfang der 80er. Ja, ich will gar nicht zu viel drüber sagen. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass es unrealistisch ist, dass die Weißbrote im Auto zusammen Rapper's Delight singen. Bei mir auf 42. Natürlich kein schlechter Film, weil Richard Linklater generell keine schlechten Filme macht. Aber halt auch keine herausragenden. Ich war schon ein bisschen enttäuscht. Also jetzt gerade nach Boyhood, der für mich wirklich ein Außer Boyhood. Film war. Absolut. Und auch Dazed and Confused zum Beispiel finde ich super gut. War ich, also war irgendwie, der war nett anzuschauen, aber hatte für mich nichts drin, wo ich rausziehen konnte. Und ja. Richard Linklater hat sonst eigentlich in seinen Filmen, also vor allem die bei mir wirken, immer was, wo ich auf so einer anderen Ebene was für mein Leben rausziehen kann. Also würde ich bestimmt schon 4-5 Filme, gar nicht mal diese bevor. Ja, so, die ja der gut. Erste vielleicht schon, ja. Aber Waking Life zum Beispiel, also wirklich hat ganz viele Filme, wo man denkt, da ist jemand was, der neben, der wirklich auch so ein bisschen sowas Philosophisches oder Existenzialistisches über das Leben in unserem Alter erzählt. Absolut, für mich ist ja Slacker sein DIY-Debüt sozusagen, das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, der da damals halt auch in dieses Grunge Nirvana, sonst war Generation X-Konstrukt perfekt reingepasst hat. Also ich bin eigentlich auch Fan, aber ja, also war ein guter Film, aber kein herausragender Film. Super Soundtrack und auch schön diese quasi diese drei oder vier verschiedenen Jugendkulturen der Anfang 80er, die da schnell mal abgefrühstückt werden. Punk-Jocks und so. Punk-Jocks, Disco auch? Ja, Disco stimmt ja auch. Ja, bei mir auf 8, da vermute ich, der kommt bei dir sowieso nochmal. Arrival von Denis Villeneuve. Der kommt noch, ja, können wir dann drüber reden. Bei mir ist auf 8 Trumbo. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Ich habe auch nur, also ich meine, über Oscars und Bedeutung kann man ja streiten, aber ich schaue mir die Oscar-nominierten Filme eigentlich schon an. Bei mir kommt übrigens nicht mehr Spotlight auf den nächsten Plätzen, aber etliche Konkurrenten von Spotlight. Also ich muss sagen, alle Oscar-nominierten Filme, die ich gesehen habe, waren durch die Bank besser als Spotlight. Spotlight ist kein schlechter Film, aber es ist einfach ein Thema, mit dem man sich nicht zu tiefgehend auseinandersetzen will oder muss, und der zeigt mir einfach zu wenig Neues oder für mich Ergiebiges. Also bei mir Trumbo, es geht um den Regisseur und Drehbuchschreiber Trumbo, der in den 50ern Berufsverbot bekommt, weil er Mitglied der Kommunistischen Partei ist, und der dann unter Pseudonym aber weiterarbeitet, auch weil die Studios und die Filmemacher ihn beschäftigen wollen, weil sie einfach wissen, er ist gut. und der dann inkognito, glaube ich, 2 Oscars bekommt. Also und erst kurz vor seinem Tod, glaube ich, rehabilitiert wurde und dann die Oscars auch selber bekommen hat. Breaking Bad. Genau, Bryan Cranston spielt die Hauptrolle, war, glaube ich, auch nominiert für einen Hauptdarsteller. Also ist jetzt kein herausragender Film, auch wir sind immer noch im 6-von-10-Punkte-Bereich. Für mich war es kein so gutes Film mehr, muss ich gleich sagen. Also gerade, weil wir vorhin schon La La Land hatten, dieses Jahr 9 Punkte, im Jahr zuvor waren bei mir Victoria und Mad Max die 2 9-Punkte-Filme. In meiner 2016er Chart habe ich auf den ersten 4 Plätzen 4 Filme, denen ich 8 Punkte gebe und wo die Reihenfolge auch jederzeit wechseln könnte. Also ich habe nicht den einen herausragenden Film, sage ich gleich mal dazu. Ich habe gerade mal gesehen, Spotlight habe ich das Ding bei mir vergessen. Danke. Würde aber wahrscheinlich so auf 54 landen. Ja, bei mir ist es auf 12. Aber ja. Aber ich, Spotlight, da könnte ich lange negativ reden. Das machen wir dann noch. Ja, bei mir ist auf 7, könnte auch bei dir nochmal kommen. Also Big Short, weil ist ja ein großer Konkurrent von Spotlight bei der Oscarverleihung gewesen. Und gerade wenn man jetzt hier sagt, Spotlight versus Big Short, das ist mir einfach unbegreiflich, wie Spotlight einen Oscar gewinnen kann und Big Short nicht, weil Spotlight ist halt eine bieder nacherzählende Geschichte, alles ehrenwert und ist ja gut, dass das thematisiert wird, aber im Endeffekt ist das ein Fernsehfilm. Ja. Und Big Short ist wirklich ein total komplexes Thema, nämlich der Banken- und Aktiencrash, bewusst so erzählt, dass man einerseits schon verstehen kann, um was es geht, aber überhaupt nicht runtergebrochen, genau. Sondern wirklich auch mit dem Willen, den Zuschauer zu überfordern. Ich glaube auch durchaus als Mittel, um zu sagen, wie komplex ist eigentlich diese ganze Thematik, also das bewusst auch so einzusetzen. Gut besetzt, teilweise auch ein bisschen absurd, wie Brad Pitt mit dem Ex-Broker, der da daheim nur noch sitzt, aber im Großteil gut besetzt. Einfach ein guter, schneller Film mit vielen cleveren Ideen, der wirklich so eigentlich, wenn man denkt, ein unverfilmbares Thema, wie willst du Finanzspekulationen irgendwie auf Zelluloid bannen? Und das finde ich wirklich erstaunlich, dass jetzt der Börsencrash, glaube ich, schon den 4. richtig guten Film, also wenn man jetzt mal Wolf of Wall Street da mit reinnimmt, obwohl der jetzt nicht so richtig dazu gehört. Naja, aber ich finde, Wolf of Wall Street hat den Zuschauer eigentlich schon vorbereitet auf den Film, weil diese Penny-Stocks haben eine ähnliche Bedeutung. Ich meine jetzt halt, der hat jetzt nicht so wirklich den Bankencrash thematisiert, sondern hat so ein bisschen diese Gier in dem Ding. Ja. Und A Marching Call und Too Big to Fail sind die anderen zwei, die also wirklich jetzt so 4 Filme in den letzten 5 Jahren, die den Bankencrash thematisieren, wo man auch wirklich mal auch mal sagen muss, all dem, was immer über Hollywood geschimpft wird, wo große Namen Filme machen über so ein Thema, das wirklich nicht leicht ist und man sagt, ich weiß nicht, wie dieser Pitch durchkommt, dass man da das Geld scheinbar kriegt, um sowas zu machen und dann einfach so gute, clevere Filme zu machen. Muss man auch mal wirklich auch Hollywood auch mal zugute halten, was da doch auch gemacht wird. Fandst du diese Erklärbär-Szenen mit Selena Gomez und Margot Robbie und diese dritte noch mit diesem Chefkoch oder so auch so gut wie ich? Also ich fand es eine unfassbar gute Idee. Also ich fand es absurd und ich mochte diese Absurdität, die da drin war. Also man muss vielleicht kurz sagen, es gibt so ganz besonders, wenn die sich komplett in so einem Fachkaul der Welt über irgendwelche Future-Bonds und sowas, ich was da verlieren, dann gab es so kurze Einspielsequenzen, wo völlig unpassende Menschen wie der Teenie-Star Selena Gomez. Als sie selbst diese Finanzkonstruktion dann auf einmal erklärt hat, wo man danach vielleicht auch nicht unbedingt viel mehr verstanden hat, aber also und auch in Wikipedia-Eintrag. Auch in absolut absurden Situationen, genau, also Margot Robbie sitzt in der Badewanne und erklärt dabei diese Sachverhalte. Also der hatte halt visuell einfach auch eine Idee, war clever gemacht, also von daher toller Film. Ja. Super Film. Kommt bei mir noch auf Platz 5, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Okay, aber auf Platz 7 ist bei mir Captain Fantastic. Habe ich erst vor kurzem gesehen, fand ich relativ angenehm, gerade aufgrund der Tatsache, dass man vielleicht nach der Prämisse, wenn man die nur so hört, Vater zieht seine Kinder irgendwo im Wald auf, erwartet man vielleicht so eine rechtsradikale Prepper-Weltuntergangsgeschichte und eigentlich ist es das genaue Gegenteil. Habe ich tatsächlich erst 2017 gesehen. Auf 6 ist bei mir The Revenant, da sind wir schon wieder im Oscar-Bereich. Da würde ich sagen, ist ein bisschen schwierig zu bewerten, weil einerseits ist er fast 3 Stunden lang, erzählt nicht wirklich was. Es ist ein bisschen wie die Passion Christi als Schneewestern, also einfach nur jemand 2 Stunden beim Leiden zusehen. Ist aber so fantastisch gut gefilmt. Also wirklich die Bilder, die Lubezki da macht, der Kameramann, der dreimal in Folge jetzt Oscar für beste Kamera gewonnen hat, das ist einfach, das ist auch ein Film, für den ist, finde ich, Kino erfunden. Also den, ich weiß nicht, hast du ihn gesehen? Im Kino ja, auch, ja, den, ja, perfekt. Muss man so. Denn gerade an die Szene, wo er relativ am Ende, glaube ich, so mal durch den Schnee robbt und er ist dann nur so ganz klein zu sehen und du siehst diese, also super Bilder. Also wahnsinnige Bilder und das allein, und dann hat der Film ja auch unfassbare 130 Millionen gekostet. Und da denke ich mir auch, welcher wahnsinnige, also manchmal wundert man sich wirklich, wo Hollywood sonst alles so auch so Dinge. Und irgendjemand hat es geschafft, für den Film, für die Prämisse, und wird dann am Schluss auch noch belohnt, dass es auch lohnt. So, das ist doch mal wirklich schön, wo wirklich Geld und Kunst zusammenfindet und was macht. Und man sagt, okay, sind doch alle glücklich, wenn sowas passiert. Und das ist toll. Sicherlich hat es damit zu tun, dass in der Ritu halt mit Birdman halt gerade Oscar oder halt so ein bisschen. Und DiCaprio und ist auch relativ unwahrscheinlich, dass der floppt. Ja. Ne? Und, aber das war dann halt in seiner Argheit irgendwie einfach ein guter Film, weil er auch sich nicht scheut, das Ganze halt auszuwalzen bis zum Unendlichen und eben nicht jetzt hier so nur andeutet und sagt, fertig. Also deswegen, und die Bilder waren super vor allem. Und Oscar für DiCaprio ist ja schon oft genug durchdekliniert worden. Es gibt sicher andere Rollen, wo er es eher verdient hätte, aber ist es fair irgendwo. Kann man jetzt nicht, also ist okay. Kommt bei mir noch, will nur an der Stelle sagen, das Herausragende für mich war gleich diese Eröffnungsszene, als da diese Pelzjäger im Wald sind und da kommt so ein unglaublich langer One-Take mit aufs Pferd rauf, vom Pferd runter, durch den Sumpf, nach links, nach rechts, super choreografiert, also auf sowas stehe ich sowieso und das ist ja auch ein bisschen so Lubezki-Spezialität. Ja. Und wie man in La La Land sieht, auch was sich jetzt ein bisschen durchzieht. Bei mir ist auf 6 Deadpool. Ist inzwischen schon häufig durchdiskutiert worden, kann man natürlich viele negative Sachen dran finden, aber ich bin ja der riesen Superhelden-Fan und der war angenehm anzuschauen, war lustig, dass er die vierte Wand durchbricht, fand ich angenehm und ja. Also Deadpool ist bei mir auf 51, ist damit der zweithöchste Superheldenfilm. Dr. Strange ist bei mir zum Beispiel deutlich höher. Ja, der kommt bei mir nicht so gut an. Ist ungefähr Deadpool so grob, um es dir einzusagen, knapp über dem Rogue One für mich. Okay. Ich habe bei Deadpool echt nicht ganz verstanden, warum er sich da so überschlägt, weil, wenn man den Film dann anschaut, im Grunde ist es trotzdem genau die gleichen Superhelden-Tropes, die halt sonst erzählt werden. Also so viel Meta- oder postmoderner Superhelden-Ding ist nicht, er bricht halt die vor die Wand, so, das ist das Einzige. Aber da finde ich fast dann doch, dass Doctor Strange fast noch mehr anders mit dem Genre umgeht. Also vor allem jetzt in Guardians of the Galaxy, was ich so richtig guten Marvel fand, fand ich erheblich frischer als Deadpool, den ich aber nicht so lustig fand. Er war insgesamt okay, er war nicht nervig und er war auch nicht langweilig, deswegen passt schon. Aber so vor allem am Anfang, als der so kam, war der so in der Presse, gerade in Amerika, so wie die Mega-Sensation. Ja, aber das fand ich nicht gehalten. Daran sieht man halt, wie festgefahren dieses Superhelden-Genre ist. Aber er ist auf jeden Fall besser als jetzt alle Tor Avengers und oder sonst was miteinander, ja. Dein Platz 5. Achso, das ist Nocturnal Animals, okay, den du vorhin schon mal kurz angesprochen hast, den du nicht gesehen hast, von Tom Ford, wo man ja immer sagen muss, wie absurd das eigentlich ist, dass Tom Ford, Modedesigner, zwei Filme jetzt gedreht hat und zwei Filme, die, also dass sie visuell gut sind, muss man vielleicht sagen, okay, Modedesigner, aber jetzt halt einfach auch gute Geschichten erzählen kann, die auch irgendwo ans Herz gehen. Und Nocturnal Animals, ich habe zwar auch schon gegenteilige Stimmen gehört, aber ich fand den ja eine total gute Atmosphäre, die so ein bisschen ins Lynchhafte schon reinging. Auch eine sehr komplexe Erzählstruktur mit einer Film-in-Film-Geschichte, oder eigentlich Buch in Filmgeschichte, also sie liest ein Buch und stellt sich das vor und das ist so eine Ebene, die andere ist halt diejenige, die es liest, also die Person, und dann aber halt auch noch die Historie von der Person und dessen, der es geschrieben hat, also es ist schon echt komplex und dass das trotzdem funktioniert und eigentlich sogar dringender ist als der Film von Tom Ford, Single Man, fand ich erstaunlich, wirklich ein durch und durch guter Film. Ja, bei mir ist Platz 5 Big Short, haben wir eigentlich schon alles gesagt dazu. Bei mir ist auch Platz 4 so ein richtig schön polarisierender Film und da sind wir mit vorhin dran gedacht, dass ich meine, dass so mit Arthouse und wann man nicht mehr so richtig die Realität verhaftet. The Neon Demon von Reffen. Ich bin ein Riesenfan von Drive, den ich für einen der großartigsten Filme der letzten 5 Jahre halte. Also wahrscheinlich für den einen großartigen Film der letzten 5 Jahre. Finde aber zum Beispiel, dass sein Nachfolgefilm Only God Forgives super gut aussah, aber komplett leer war. Also ich kann mir Raven immer super an vorstellen, wenn der Ton aus ist und an der Wand ist oder einfach nur mit Soundtrack oder so. Aber manchmal muss man auch einfach die Dialoge oder was nicht hören. Und Neon Demon hat irgendwo diesen Zwischending geschafft, sah unfassbar gut aus. Hat aber doch irgendwo so eine Creepiness gehabt, die geblieben ist bei mir. Und ich habe mir so überlegt, Raven sieht so gut aus und macht so klassischen, ich weiß gar nicht, wie man das nennen will, Arthouse-Horror-Filme manchmal, dass es wahrscheinlich keinen gibt, der so sehr diesen Ruf verdient hätte wie der neue Dario Argento. Falls den jemand positiv verortet. Aber ich glaube, da gibt es schon einige. Ich kenne Leute, die fanatisch für Dario Argento sind. Und ich habe Suspiria, das kürzlich mit einem Freund gemeinsam gesehen, und wenn man Suspiria und so diese Farben und diese Bilder, die einfach Argento macht, und der hat nämlich genau seine Schwächen in der Plot-Erzählung. Also das ist halt, die Horrorfilme von Argento sind halt nicht spannend. Erzähl mir 10 Minuten Spannung, ich muss aufs Klo. Und dann kommt mein Rant dagegen. Neon Demon ist halt tatsächlich eine Geschichte von einer jungen Schauspielerin, die nach Los Angeles kommt und dann eben in diesem, wie man zuerst denkt, in diesem Moloch der Stadt und in diesem Celebrity-Wahn verloren geht, aber am Ende sich dann doch irgendwie immer wieder zeigt, dass die Reinheit, die da noch vorhanden ist in ihr, ein Punkt ist, den alle anderen gar nicht haben und der sie aber auch so begehrenswert macht und zwar auch, und vielleicht auch die Vernichtung begehrenswert macht. Und es endet dann in einem, ich würde sagen, eher surrealen Moment, wo man gar nicht so genau weiß, ist das jetzt hier, soll das hier noch Realität sein oder nicht? Ist aber auch, finde ich, dann fast schon egal, weil man sich nur noch in der Atmosphäre wiederfindet und gar nicht in dem klassischen Thriller oder Horror auffällt, wo man jetzt eine Auflösung bräuchte oder will. Verstehe aber deswegen auch, wenn manche sagen würden, ihnen ist das jetzt zu wenig Plot, zu wenig schlüssig. Man muss schon Gefallen an den Bildern haben. Aber aus meiner Sicht der deutlich bessere Raven-Film im Vergleich zu Only God Forgives, der einfach nur gut aussah und gut, der hat Ryan Gosling, das ist natürlich immer ein Argument, aber ein bisschen arg leer war. Ist das alles immer drauf? Also, Drive, unbestritten überragender Film. Ich schaue ja keine Actionfilme an. Also was ich jetzt als Actionfilme mal so bezeichne. Aber ist Drive für dich ein Actionfilm? Nee, eben nicht. Und das Schlimmste an Actionfilmen sind für mich Verfolgungsjagden, wo dann auch immer massenweise Autos zerstört werden und ein Großteil des Budgets, glaube ich, drin gerechtfertigt ist. Drive beginnt mit einer Verfolgungsjagd, die komplett runtergebremst ist, so wie ein XX-Album runtergebremster Rock ist. Und das finde ich unglaublich. Ich habe diese Anfangssequenz gesehen und habe quasi nach 10 Minuten gesagt, boah, das ist ein super Film, egal was da jetzt kommt. Ja? Also da so sich in der Tiefgarage versteckt und es passiert einfach nichts, aber man lauert so drauf, passiert jetzt was oder so weiter. Also das war total auf dem ganzen Gosling-Raven. Gespannt, fixiert. Kurz danach lief bei uns in der Filmauslese Only God Forgives, weil ich denke, obwohl du sagst, der kam nach Drive. Ja, der war der Nachfolger. Dann passt sogar. Also den habe ich dann auch im Kino gesehen und der hat mich ziemlich umgehauen. Und zwar neben den Bildern mehr noch vom Sound her. Also das war, da dachte ich dann, Mensch, es war gut, den im Film im Kino zu sehen, weil also es war so ein basslastiger Sound, der so eine bedrohliche Atmosphäre hatte. Und Neon Demon könnte theoretisch genauso sein. Aha, hast du nicht gesehen. Doch, aber nicht im Kino, sondern daheim auf der Couch. Und ich bin nach 50 Minuten eingeschlafen und ich habe dann auch nicht mehr weitergeguckt. Und das Schlimme ist, wenn die Situation umgekehrt gewesen wäre, dann hätte mich vielleicht Neon Demon so begeistert und mir wäre bei Only God Forgives genau dasselbe passiert. Es gibt auch dann noch den Lalala Between the... wo dieser Motorradtyp ist, wo in der Mitte vom Film dann die Handlung changed, auch dieser Gosling-Film, wo dieser die Pines, irgendwas mit Pines, bla bla bla, between the Pines. Beyond the Pines, ja. Den fand ich schlecht im Vergleich dazu. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Ja, trotzdem, obwohl die Handlung sich ändert, trotzdem konventioneller. Ja. Aber das ist jetzt noch eine zusätzliche Ebene, die wir vorhin zum objektiven Beurteilen dazu finden müssen, nämlich in welcher Situation sehe ich den Film? Das muss ich sagen, da hast du recht. Vor allem würde ich jetzt mal sagen, bei Filmen, die nicht plotgetrieben sind. Weil das merkt selbst ich jetzt, so sehr ich eigentlich so Filme liebe, aber wenn du am Sofa daheim bist und du hast dein iPad neben dir und du hast einen Film, der halt eher so Strecken hat, wo nicht viel passiert, wie schnell dann halt mal schnell irgendwie Mails gecheckt werden. Oder du kannst auch unterbrechen und schaust die am nächsten Tag an. Das habe ich mit Apocalypse Now zum Beispiel letztes Jahr gemacht. Habe ich noch nie gesehen, habe ich mal die Redux-Version angeschaut, dauert 3 Stunden und ist halt stellenweise schon ein bisschen schwierig. Naja, den schaue ich dann halt auf 2 oder 3 Etappen an, aber das ist natürlich eine andere Wahrnehmung, als hätte ich ihn jetzt im Kino gesehen. Aber in dem man, glaube ich, aber die halt wirklich von Längen haben, ich glaube, das Kino zwingt dich ja auch ein bisschen, dich in die Atmosphäre fallen zu lassen, die dich sozusagen belohnt für die Längen. Ja. Wenn du aber dich in die Atmosphäre nicht reinfallen lässt, dann hast du nur noch die Längen. Und deswegen glaube ich, da hast du recht, das kann auch damit. Und natürlich gilt auch da wieder, die Bilder umso größer, umso schöner. Und auch wenn jetzt das nicht unbedingt ein Film ist, ich habe zumindest nicht in Erinnerung, dass wie bei Drive, wo ja der Soundtrack auch total präsent war, wüsste ich jetzt bei mir und Demon gar nicht so genau, wie der Soundtrack war, aber trotzdem ist das Sounddesign an sich bei Raven immer gut. Also das stimmt. Selbst bei Valhalla, weiß ich, ob ich es immer gesehen habe, nee. Weiß ich gewesen, der ohne Text ist, also rein dialogfreier Film, selbst da ist halt das Sounddesign einfach, das sind ja das hat überhaupt keine modernen Songs drin, ist trotzdem halt total viel, was da drin basiert in den Sounddesign, was auch im Film jetzt nicht so empfehlenswert, würde ich sagen. Ja, der ist auch relativ schlecht bewertet. So, ja, also ist schon eher so ein 5 von 10. Ja, okay. Okay, aber ich habe mir aber deswegen auch nicht bewertet. Also muss ich fairhalber dazu sagen, es gibt ja leider in der Motorhost Mediendatenbank nicht die Möglichkeit zu sagen, Film abgebrochen. Ah, okay. Weil ich immer gesagt habe, Film dauert 2 Stunden im Normalfall, das kann jeder anschauen. Nee, normalerweise schaue ich auch nicht. Deine Nummer 4. Meine Nummer 4, muss ich jetzt dazu sagen, jetzt kommen 4 Filme, die kriegen alle 8 Punkte von mir. Könnten auch in anderer Reihenfolge stehen. Und deswegen tut es mir fast ein bisschen leid, dass der nur auf 4 steht. Habe ich kürzlich noch einmal zu Hause gesehen, dauert trotzdem, obwohl er 2,5 Stunden dauert. Deutsch ist, guter Film, Toni Erdmann. Kommt bei mir tatsächlich auch noch. Okay, dann reden wir dann drüber. Bei mir kann ich auch sagen, meine Top 3 setzen sich deutlich ab vom ganzen Rest. Also bis in den Demon, das sind alles gute Filme, die aber auch sehr, sehr nah aneinander sind. Die Top 3 sind wirklich drüber. Wo ich auch schwer getan habe, da einen zu finden, also wer jetzt 3, wer 2, wer 1, obwohl die 3, also unterschiedliche können die 3 Filme gar nicht sein. Bei mir ist auch 3 Son of Saul, der ungarische Holocaust-Film. Und da muss ich auch sagen, das ist ein total anstrengender Film, kann man nicht anders formulieren. Ich habe mir aber danach gedacht, ich wüsste nicht, also das war so ein Moment, wo ich dachte, es ist unvorstellbar, dass man jemals anders über Holocaust im Film gesprochen hat. Das kann man eigentlich nur so darstellen. Das Einzige, was halt eine Dokumentation wäre, wäre jetzt von Resnais Nacht und Nebel, was ich da noch gelten lassen würde. Sondern halt wirklich für mich alle anderen Sachen, die ich jemals über das Thema gesehen habe, komplett weggeblasen. Weil der einerseits hatte der war der von der Kameraführung total faszinierend. Der hatte immer so gefilmt, dass du praktisch immer ihn von vorne gesehen hast. Okay. Und dadurch hast du viel im Hintergrund gesehen, teilweise in unscharf, teilweise in scharf, aber du hast halt diese ganzen Gräuel die ganze Zeit gehabt, also fast ohne Ende, aber nie, die waren aber nie explorativ, weil die irgendwie immer trotzdem im Hintergrund waren, aber du hast das ständig, wie so einen ständigen Terror da war. Und das Ganze kulminiert dann in so einer Szene nach ungefähr einer Stunde, wo, ich weiß nicht genau, wie das zeitlich verankert ist, aber jedenfalls, wo offensichtlich die Nazis möglichst schnell möglichst viele Menschen vernichten wollen. Und dann ist es so ein großes Feuer, wo die Ofen nicht mehr reichen und die auf freiem Feld die Menschen vernichten, kann man eigentlich nicht sagen, anders sagen. Und das hat dann wirklich so einen fast schon so einen Hieronymus Bosch-artigen Horror-Moment. Aber das ist auch eine Art gefilmt, dass das halt nie explorativ wird, sondern immer halt so da ist. Und er hat einen ganz anderen Ziel in dieser ganzen Zeit. Also er ist da Gefangener, der aber so in diesem Mittelding ist, wo er halt so hilft den Nazis und deswegen halt gerade irgendwie seinen Sohn, glaube ich, sucht. Und das Ganze passiert immer nebenher praktisch, aber du kannst halt diesen Terror auch nicht entfliehen. Und das ist so intensiv und am Schluss, der Schluss natürlich auch völlig deprimierend, aber es ist vor allem dieses ständige Unwohlsein. Und das als Debütfilm finde ich unglaublich, weil der ist filmisch auf einer Ebene, aber wow, das muss man können. Das ist auch bestimmt nicht leicht gewesen zu filmen. Dann war der auch nicht viel Geld wahrscheinlich da für einen ungarischen Debütfilm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der da mehr als ein paar Millionen hatte, denn überhaupt. Und sieht aber top aus, ist gut gespielt, aber halt anstrengend. Das ist halt kein Vergnügen. Das ist halt wahrscheinlich so ein bisschen so wie, wenn man Salo von Pasolini anschaut. Die 120 Tage von Sodom ist ja auch kein Spaß. Aber du schaust da an und merkst halt, du siehst da gerade was, das du sonst halt so noch nicht gesehen hast. Das war wirklich wahrscheinlich der härteste Film, in dem, wie es einem rangeht. Halt kein Film, aber das zum Beispiel völlig verdienter letztjähriger Oscar-Gewinner auch für fremdsprachigen Film. Ja, habe ich nicht gesehen, aber ich habe ähnlich euphorische Kommentare. Auch ziemlich mit genau den Punkten, die du genannt hast. Also, aber kann ich nicht versprechen, dass ich mir den mal anschaue. Naja. Muss man auch aus naheliegenden Gründen, ja. Bei mir ist auf 3 The Revenant, hat man schon. Mhm. Bei mir ist auf 2 Tony Erdmann, wo du gerade hattest. Kann man ja hier auch nochmal sagen, 3 Stunden, unfassbar, und trotzdem funktioniert er einfach. Er ist schon lustig, kann man schon sagen. Ja. Er hat aber auch irgendwie so viel Wahrheit in dem Ding drin, dass er ist halt so weit weg von der deutschen Komödie, wie er nur sein kann. Richtig. Und trotzdem finde ich ja trotzdem so deutsch. Also mir hat das Gefühl, das Gefühl, das ist ein Film aus Deutschland. Also er ist von uns so, so aus unseren Breiten. Also, aber der hat halt nichts aus dem üblichen deutschen Komödien-Schwachsinn. Genau. Und was hat ihr an Toni Erdmann hauptsächlich? Ja, das ist so ein Zusammenspiel, also viel Sachen, die beiden Hauptfiguren und dass dann die ganze Kritik halt doch relativ subtil ist. Also dass so dieses, im Großen und Ganzen geht es ja um das Leben der Tochter und wie die sich da vielleicht ein bisschen selbst belügt und da teilweise aus so maskulinistischen Gründen weit unter Wert verkaufen muss, wenn sie zum Beispiel da mit der Frau des einen Geschäftspartners dann shoppen gehen muss und solche Sachen in Rumänien. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch nicht so holzhammermäßig und am Ende ist es ja auch so, dass sie da nicht wirklich eine Lehre draus ziehen, ne? Sondern es geht ja eigentlich so weiter, wie es vorher war. Also es ist jetzt nicht so, dass der Toni Erdmann, also diese Figur, die ihr Vater erfindet, so ein Alt-68er Chiffre eigentlich ist. Ne? Ja, also das ändert nicht wirklich was, der erreicht nicht wirklich, also jetzt oberflächlich gesehen, ne? Ja, und ich würde sogar vielleicht so, ich bin mir gar nicht so sicher, ob was glaube ich oft so verstanden wird, dass das so ein klarer hier die verdorbene durch den Kapitalismus kaputte Tochter und hier der gute 68er Joker-Typ. Ich glaube auch, dass im Laufe des Films sozusagen so eine Lehre auch in dem Vater deutlich wird. Also, und das ist eigentlich das Schöne, dass sowohl das Ende eben nicht klar ist, dass sie erkennen, dass es eine schönere Welt gibt oder so, wenn das irgendwie doch mehr realistisch bleibt, sie ist dann halt nicht mehr in Rumänien, sondern in, weiß ich, Singapur oder ja, was. Ja, genau. Und jeder lebt halt sein Leben doch irgendwie weiter. Ja. Vielleicht hat jeder ein bisschen was gelernt, aber es ist halt eher echt, weil was der Film ja oft sonst propagiert, es gibt dieses eine Erlebnis und danach ist dein Leben anderes, was ja nie passiert. Sondern wenn, dann ist es eine graduelle Änderung. Und ich finde, das kriegt Toni Erdmann da gut rüber. Du merkst ihr schon an, sie ist ein bisschen anders als vorher, aber sie ist halt trotzdem die Person, die sie ist. Und das ist tatsächlich so eine Echtheit in diesem Film. Ob das jetzt eine Komödie ist oder irgendwo ist es wahrscheinlich Drama, Komödie, ich weiß gar nicht, was genau für ein Genre ist. Das kommt halt wieder auf die Herangehensweise an, sage ich gleich was dazu. Vorher noch, ist lustig, dass du sagst, dieser Joker-Typ. Weil es gibt diese Szene relativ am Anfang, wo er quasi seiner Tochter zum ersten Mal begegnet und der ist ja vorher bei dieser Schulaufführung, wo es halt tot geschminkt ist. Und das ist ihm dann ein bisschen peinlich und er wäscht es dann ab, aber es ist immer noch da, das Make-up. Und da wirkt er wirklich so ein bisschen Heath Ledger. Joker-artig, ne? Also er hat so ein bisschen verschmierte Lippen und es ist noch ein bisschen so weiß da, egal ob das gewollt ist oder nicht, aber das hat sich bei mir so eingeprägt. Und was war die andere Thematik, die ich besprechen wollte gerade, bevor ich den Faden verloren habe? Ob es eine Komödie ist, glaube ich. Ja, also ich habe den Film, wie viele Filme im letzten Jahr, im Morning als Morning-Movie geguckt in Bayreuth. Das ist Sonntag vormittags um 10 Uhr, läuft ein ganz normaler Film, kostet 5 Euro Eintritt, es läuft keine Werbung vorher. Also zwei absolute Killer-Argumente, sind im Normalfall auch weniger Leute drin. Toni Erdmann war ich der Jüngste, der drin war. Das normale Publikum waren eher so die Ü55-Jährigen, die irgendwo im Feuilleton gelesen haben, dass das das neue große Ding ist. Die sich komplett weggeschmissen haben bei den subtilsten, kleinsten, dümmsten Witzen. Also schlimmer als 14-Jährige eigentlich. Na, also das ist auch so wieder der Simpsons-Effekt. Man kann die Simpsons anschauen als Kind und findet es lustig. Und man kann es auch als Erwachsener anschauen, versteht die Referenzen und findet es dadurch auf einer ganz anderen Ebene lustig. Und das war bei dem Film komischerweise auch so. Und das habe ich auch in anderen Rezensionen gehört, dass die Leute einfach aus den falschen Gründen gelacht haben oder über die Dinge, die nicht wirklich so jetzt gedacht sind. Aber das haben wir ja auch wieder bei der verschiedenen Filmwahrnehmung. Und mit den deutschen Filmen ist es halt so, bei welchem deutschen Film merkst du nicht, dass es ein deutscher Film ist? Also es muss nicht immer so schlimm sein wie bei Schweiger, Schweighöfer, Tatort, aber irgendwo... Ich finde aber, also ich weiß nicht, ich finde, Erdmann hat so was eindeutig Deutsches, was ich gar nicht so genau sagen könnte, wo das herkommt, aber ist gleichzeitig offensichtlich ein internationaler Film, sonst würde er nicht in Cannes funktionieren, wäre nicht für Golden Globe und Oscar nominiert. Und dann würde er auch nicht in Rumänien spielen, sondern dann würde er in Polen spielen und es würden irgendwelche bescheuerten Polenwitze drin vorkommen, anstatt das Gespräch mit dem einen Typen, der jetzt in Rumänien seinen Job verliert, weil sie oder er eine blöde Bemerkung gemacht hat. Ja, also weiß gar nicht, wann wir das jetzt ausstrahlen, Podcast, vor oder nach Oscar-Verleihung. Ich fürchte ja aktuell eher, dass es doch nicht wird mit Oscar, sondern dass es Verhoeven für L gewinnt, der aber tatsächlich wahrscheinlich auch ein guter Film ist, also noch nicht gesehen. Aber ich hätte es ja so ein bisschen gewünscht, weil doch, also gerade so in Cannes auch der deutsche Film, glaube ich, echt nicht so gut wohlgelitten ist, sagen wir mal so. Wenn, dann sind halt die Alten, die da im Winters oder so mal auftreten dürfen. Und so eine positive Welle aus internationaler Kritik über deutschen Film selten mitbekommen. Also selbst Victoria, der gut ins Ausland gegangen ist, aber der war ja viel, viel kleiner. Ja. So, das hat er, glaube ich, da musstest du schon, also der war kein, meine, Victoria war nie ein Thema, ob der für einen Oscar nominiert wird. Nee. Sowas. War ja schon allein wegen der Sprachbarriere auch. Und Toni Erdmann hat ja auch jetzt massiv bei den europäischen Filmpreisen abgeräumt. Jetzt insofern, allein das reicht ja schon als Adelung. Sagst du denn? Film des Jahres? Ich habe ja zwei Arrival. Achso, zwei Arrival, genau. Drei war Erdmann bei dir. Und drei Erdmann, zwei. Ja. Okay. Ja. Genau. Ja, haben wir schon alles drüber gesagt. Intelligenter Science-Fiction-Film, wie er sein soll, für mich die herausragenden Sachen, dass es sehr lange dauert, bis man das Alien-Raumschiff zum ersten Mal sieht. Das ist sehr gewandt. Und dann auch die erste Konfrontation mit den Aliens sieht man auch nicht im Film. Man sieht, wie die reingehen. Und dann sind sie schon wieder draußen und sind so erschüttert auch irgendwie. Ja. Und man weiß nicht so recht, was jetzt passiert. Ja. Und das sind so echte Kleinigkeiten. Aber wenn man halt trotz allem irgendwo Independence Day erwartet, dann ist das schon sehr erfrischend. Ja. Und der Twist, den fand ich herausragend gut, weil den habe ich so nicht erahnt. Ich finde ja auch ein sehr intelligenter, guter Science-Fiction-Film, wie... Ja, und vor allem so ein bisschen anders als viele Science-Fiction-Filme, wo halt, oder eher so in dieser Tradition von dem alten Science-Fiction-Idee, dass sozusagen eine intelligente Kraft von außen der Menschheit helfen kann, selber weiterzukommen. Eben nicht dieses Wir gegen die, sondern eher so die Intelligenz hilft uns. Auch wenn es ein Jodie Foster-Film ist, an Contact, würde mich am ehesten so erinnert. Ja, dein Film des Jahres. Ja, das ist eine große Kontroverse, weil du hast ihn sehr schlecht bewertet. Das ist Room. Habe ich im Flugzeug gesehen und das ist ja schon mal ein Indiz, dass der Film wirklich gut ist, wenn er auf diesen Briefmarken großen Monitoren einen irgendwo mitnimmt. Ich habe halt Natascha Kampusch, der Filme erwartet. Ich wusste nicht, dass das auf einer Buchvorlage basiert. Und das hat mich dann doch sehr überrascht, weil die erste Hälfte schon sehr deprimierend und klaustrophobisch empfinde und auch wie die Mutter dafür das Kind so eine Ersatzwelt kreiert. Aber dann vor allem die zweite Hälfte, wo sie quasi rauskommen, die habe ich so überhaupt nicht erwartet. Ja, also mich hat der Film einfach emotional auch nie bekommen. Also wenn dann noch hier die erste Hälfte... Das ist die zweite. Ich war aber dann im Nachhinein überrascht, weil der Regisseur, der Lenny Abramson heißt er, glaube ich, dass ich mehrere Filme von ihm schon gesehen habe, die ich alle gut fand. Also tatsächlich jetzt eher seine alten Filme, sogar besser. Also Frank hat er gemacht, dieser weirde Musikfilm. Ja. Und ich habe vor 10 Jahren mal so eine Junkie-Komödie, wenn man so nennen will, gesehen, die in Irland gespielt hat. So zwei Namen. So wie Adam and Joe, weiß ich gar nicht, wie genau hieß. Das hatte ich aber erst danach registriert, als ich auf IMDb dann einen Film nur gesehen habe, den Namen ist mir bekannt vor. Aber bin dann einfach nie so richtig reingekommen. Also kann aber jetzt auch keine kaum objektive Kritik dazu sein. Ne? Ja, das ist auch kein Problem für mich. mein Film des Jahres war Green Room. Hast du den gesehen? Nee. Von Jeremy Saulnier. Ich fand schon seinen Vorgängerfilm Blue Ruin vor 2 Jahren fantastisch, war da auch ein Film auf Platz 3 oder so. Ich finde, dass es derzeit einfach niemanden gibt, der einen Thriller macht, der total hart funktioniert, also wirklich so die Spannungsschraube anzieht, der gleichzeitig irgendwie sowas wie eine Art, ich würde sagen, sowas Existenzialistisches fast schon aussagt, dass am Schluss selbst diejenigen, die überleben, halt wirklich einfach nur diejenigen sind, die davon gekommen sind. Du hast keinen, der triumphiert, sondern auch diejenigen, die halt jetzt irgendwie da durchkommen und aber dafür halt 10 Leute abschlachten mussten. Du siehst dann halt an, die sind, so wie der Nietzsche-Satz, wenn du lang genug irgendwie in die Tiefe starrst, starrt die Tiefe in dich zurück. Und so wirken halt die Figuren am Schluss. Also, da ist halt kein Triumph drin, wenn du 10 Leute abschlachten musstest, um selber im Leben zu bleiben, sondern einfach auch komplette Leere in diesen Augen. Okay. Und Green Room hat natürlich dann vielleicht auch nochmal für mich mehr, weil ist ja die Geschichte eine Punkband, so wirklich auf so Mini-Level unterwegs im VW-Bus. Und dann fällt irgendwie der eine Kick aus und dann hier haben sie einfach brauchen halt ganz dünn Geld und irgend so ein Typ sagt, ja, sorry, ich kann euch da einen Gig vermitteln, halt ein bisschen komische Leute, aber könnt ihr da spielen. Und dann ist das halt so eine Skin-Ecke und die sind halt so, jetzt halt nicht so Irokesen-Punk, also man kann, also das ist vielleicht ein bisschen an der Haare beigezogen, dass die da wirklich spielen würden, aber kann man sagen, wenn euch Skins und Skins, okay, meinetwegen. Wenn man das mal als Prämisse akzeptiert sind, dann sehen die aber, das sind doch heilere Nazis aus Sachten, also nicht die guten Skins, sondern auch nur böse Skins und fangen dann schön an mit dem Cover von Dead Kennedys. Nazi-Punks verkaufen. Und naja, halt schlechte Stimmung, aber eigentlich ist es gar nicht das Problem, weil dann würden sie schon irgendwie davon kommen. Aber dann passiert halt Backstage-Raum was, wo sie mitbekommen, was sie nicht mitbekommen sollten. Okay. Und dann gibt's halt, wird es eigentlich wie Carpenter, Assault und Pressing 13. Also wirklich so, die im Backstage-Raum, draußen die Nazis. Und geht es eigentlich um so eine Belagerungssituation und das zieht es dann hier bis zum Ende knallhart durch. Patrick Stewart von Star Trek spielt den sozusagen innenlegenden Chef-Nazi, der dann halt irgendwann mal zugezogen wird, nachdem die ganzen Dumpfköpfe irgendwie oft genug in die Tür gelaufen haben, nichts passiert ist, und der dann halt so eine Legende Vernichtungsstrategien entwickelt. Und ich war, der hat mich einfach so, der hat 90 Minuten total spannend und guter Kontext, in dem das Ganze spielt, super Film. Also das ist wirklich so ein Thriller, kann ich nur empfehlen. Gut, notiere ich mir auch noch. Ja. Ist aber jetzt natürlich andererseits jetzt auch nicht kein Jahrzehntfilm wie jetzt 3. Also einfach ein richtig guter Film, aber in dem Jahr gab es für mich jetzt die 3, waren schon die herausragend waren, aber jetzt nicht nichts, wo ich sagen würde, jetzt so auf dieser ewigen Linie von Fight Club oder Pulp Fiction oder so. Ja, sehe ich auch ein bisschen so. Ich wollte eigentlich mal meine ganzen Filme des Jahres, der letzten Jahre so nachtragen, ja, um einfach mal zu sehen, wie das so in anderen Jahren aussah. Aber gerade bei dem Jahr davor mit Victoria, Mad Max, wie schon gesagt, das war anderes Niveau gefühlt. Jo, noch irgendwelche Nennungen von Filmen, wo man große Erwartungen hatte oder die einen großen Namen hatten und die total gefloppt sind. Also bei mir sehr weit hin noch Suicide Squad, war mir eigentlich klar, was mich erwartet, als ich reingegangen bin, aber war genauso bescheuert in vielerlei Hinsicht wie gedacht. Ja, den habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen. Batman vs. Superman habe ich gesehen. Habe ich auch gesehen, war auch sehr schlecht. War auch schlecht. Also was ich vielleicht thematisierbar finde, ist tatsächlich der Ghostbusters-Film, weil der auch polarisiert hat. Den fand ich einfach fürchterlich. Und zwar auf jeder Ebene. Ich fand ihn sowohl, wenn man den aus so einem Nostalgie-Ding alles kaputt gemacht, aber auch wenn man ihn als eigenständigen Film sehen würde. Und was mich da ein bisschen ärgert, ist auch, ich verstehe überhaupt nicht, warum der so als feministisches Ding ist, weil Regie und Drehbuch hat halt nur mal ein Mann geschrieben. Das heißt, die ganzen Scheißwitze gehen halt einfach auf Konto von dem Mann. Wenn viel besser Kristen Wiig, die ja die Hauptdarstellerin ist, wenn die halt wie zum Beispiel bei Bridesmaid am Drehbuch mitgeschrieben hätte, wäre der Film besser geworden. Deswegen finde ich das ein bisschen so eine absurde Diskussion, dass Ghostbusters, der sozusagen dieses Reboot, so ein Feminismusfilm sein soll, wenn eigentlich die Frauen da nur die Schauspieler sind und niemand was an der Entstehung von dem Film gemacht hat. Also was soll da jetzt so besonders, also nur dieses Austauschen von vier Männern, die vorne stehen, zu vier Frauen, das macht ja nicht den Film an sich zu einem Frauenfilm. Und für mich hat er einfach auf keiner Ebene funktioniert. Am allerschlimmsten so die verrückte Wissenschaftlerin, deren Namen ich Gott sei Dank vergessen habe, und die Hanna Pilarczyk, die mich häufiger schon aufregt, weil sie spielt online, tatsächlich als eine ihrer fünf besten Schauspielerin des Jahres nominiert. Aber ich mir denke, das kann doch nicht wahr sein. Das schlimmste Overacting seit Jack Nicholson in The Departed. Also wirklich ganz fürchterlich. Und einfach ist unlustig, Schluss ist blöd. Also der Film funktioniert von vorn bis hinten nicht. Das Einzige, was funktioniert, ist wirklich, wo sie einmal diese Gender-Sache umdrehen und Chris Hemsworth, der, glaube ich, Thor aus dem Avengers-Film, spielt halt sozusagen den männlichen Sekretär von den Vieren und spielt halt so richtiges dummes Blondchen. Okay. Und da ist halt, das ist aber halt genau diese Subtilität hat es dann halt. Ich meine, es ist halt dummes Blondchen, Sekretärin, machen wir jetzt halt ein dummes Blondchen als Männersekretärin. Der auch noch blond ist. Der auch noch blond ist und schön ist. Also so, wirklich so Pin-Up. Ja. Wir haben einfach nur die Pin-Ups ausgetauscht. Und das ist aber schon das Beste am Film. Und alles andere ist einfach echt enttäuschender Scheißfilm. Das Schlimme generell ist halt, dass es bei vielen Leuten dann auch so wahrgenommen wird, der Film ist blöd, weil Frauen die Hauptrolle spielen, was vollkommen hanebüchen ist. Wenn der Film schlecht ist, ist er halt schlecht. Wir kommen jetzt leider nochmal dazu, weil die Sendezeit schon lange überschritten ist, aber Oscars So White hat man ja auch schon, ist genau dasselbe Thema. Wenn es halt keine guten Filme gibt, in diesem Jahr mit Schwarzen, dann ist halt keiner nominiert. Und wenn es 2017 nur gute Filme gibt mit Schwarzen, dann sollen nur schwarze Schauspieler nominiert sein. Aber das kann halt einfach nicht die Prämisse sein. Ja, ich meine, deswegen kann es jetzt auch nicht einfach Denzel Washington seinen Oscar für eine Regie geben, nur weil er halt jetzt mal seinen ersten Regiefilm gemacht hat. Also das ist halt, und bei Ghostbusters, wie gesagt, verstehe ich nicht, weil das viel zu kurz greift. Man kann halt einfach sagen, nur weil jetzt vier Hauptdarstellerinnen sind, deswegen ist es einfach ein Frauenfilm, sondern dann geht es halt darum, dass mir wäre viel lieber ein gutes Drehbuch, dass eine Frau geschrieben hat. Und ich glaube wirklich auch, Kristen Wiig, die sonst, zu einer Bridesmaid, fand ich einen viel besseren Film, wo man, glaube ich, als klischee-mäßig denken würde, dass er ist. Wie heißt der auf Deutsch? Brautalarm, glaube ich, oder? Nicht gesehen. Der ist echt okay, ich meine, es ist halt kein Wahnsinnsfilm, aber der ist sicherlich nicht schlechter als sowas wie Hangover oder so, halt, aber mit Frauen. Und das finde ich auch, dass der da was Neues macht und das ist gut. Aber der ist auch gut geschrieben, macht Spaß, kann man anschauen. Aber Ghostbusters macht einfach keinen Spaß und ist blöd. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass du da drin sitzt und dir sagst, das finde ich was toll. Also ich glaube, den kann man nur ideologisch dann wieder gut finden. Und aber die Special Effects sind riesen Scheiße. Also das ist wirklich, der Film ist von vorne bis hinten ein Rätsel. Ja. Das war, glaube ich, so die Enttäuschung des Jahres, weil der Ur-Ghostbusters fand ich so schnell aus. Ja, klar, aber lebt natürlich auch in der Zeit. Ja. Also ist jetzt nichts, was ich mal jedes Jahr anschauen muss. Also ich würde sagen, bei Ghostbusters und Zurück in die Zukunft war, glaube ich, gleiches Jahr ist schon Zurück in die Zukunft der bleibt. Ja. Weil ja ich einer der wenigen bin, der Zurück in die Zukunft 2 eigentlich als super. Den. Du auch, siehst du auch. Naja, nee, ich bin schon ersten besser. Okay. Aber den zweiten erst irgendwie vor 2 Jahren mal wieder gesehen und ich fand ihn viel besser, als ich ihn damals gefunden habe. Ich habe den jetzt erst so, glaube ich, erst so richtig verstanden. Den habe ich damals mit 10, glaube ich, einfach nicht so richtig kapiert. So, da fand ich ihn halt gut, war halt nicht so flott wie der erste. Aber jetzt fand ich ihn super. Also beide Filme, erster und zweiter, gut. Ja. Okay. Gut. Ja. Das war es auch schon wieder. Wir sind fast durchgekommen mit allen unseren Themen und nehmen jetzt gleich die dritte Folge auf. vielen Dank fürs Zuhören. Wünsche ich auch. Bewerten bei iTunes und spendet auch für unsere Patreon-Kampagne. Nein. schickt Geld. Ich wünsche viele Grüße ins World Wide Web. Wir grüßen Markant für den Jingle. Und beende das Ganze mit einem Werner Herzog-Zitat. Wenn ich eine Kuh sehe, könnte ich kotzen.